Was macht denn jetzt der Querlenker im Auto? Was ist denn zuständig? Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Schönen guten Abend am dritten Weihnachtsfeiertag. Den es nur gibt, weil es die Weltraumaffen gibt, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, ihr schuldet uns was. Hallo. Ja, wir haben uns ja schon öfter gesehen die Woche. Brauchen wir ja wohl nicht vorstellen oder so. Können wir gleich in Medias Res gehen oder wie seht ihr das? Hallo, ich bin der Abel. Hi, ich bin der Price. Ja, Fang ich einfach bin an. der Abel. Das waren der Abel und der Price. Wollen Ja, wir bei dem anderen Tab? dann frage ich jetzt noch ein Allgemeinplätzchen. Weisheit zieht Erfolg an, Ignoranz zieht Scheitern an. So, da habt ihr's. Da sind wir Abel. Ich werde jetzt erstmal meditieren. Kannst du den Stream nochmal aufrufen? Fesse quer sich im Meer, genau. Ja, da lenken wir uns auch mal direkt in den intersektionalen Dialog mit einer alten Bekannten, Titania McGrath. Gut, ich meine, das ist der Comedian Andrew Doyle, schreibt für Spike Magazine in England und ist auch ein Comedian. Und der hat diese Persona vor einiger Zeit erschaffen und die ist besonders woke und hat einige ja, Predictions gemacht, was die Gesellschaft machen soll, damit die Gesellschaft besser sein wird. Und hier ist mal ein kleiner Thread zusammengestellt von Sachen, die Titania gefordert hat und die danach dann auch von anderen etwas seriöseren Quellen gefordert wurden. Ja, fangen wir mal an. Am 22. Dezember 2018 habe ich gefordert, dass biologische Geschlechtsmerkmal vom Geburtsschein zu entfernen, Geburtsurkunde, von der Geburtsurkunde zu entfernen. Und am 17. Dezember 2020, 2 Jahre später, sagt das New England Journal of Medicine genau das Gleiche. We believe that it's now time to update the practice of designating sex on birth certificates. Ja, wunderbar, weiter so. Direkt der nächste. 1. Oktober 2019 hat sie gesagt, dass junge Frauen dabei gefördert werden sollten, im ländlichen Pakistan zu reisen, weil das ja besonders schön und sicher ist. Und 20. Oktober 2019, ganz schnell danach, eine Woche später, sagt Forbes genau das Gleiche. Why Pakistan should be on every solo female traveler's bucket list. Ja, wir können uns ja noch erinnern an die ganzen. Ach, ich will da gar keinen Witz drüber machen. So. Ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Ne? Die armen Leute, die in Pakistan umgebracht wurden. Ja, mehrmals. Nicht Ja, einmal wieder. am September 2018 wurde Mary Poppins für das Blackface an den Pranger gestellt. Und ein Jahr später, obwohl nicht ganz ein Jahr später, ein paar Monate später, hat die New York Times genau das Gleiche gesagt. Mary Poppins. And the nanny's shameful flirting with blackface. Es fragt Oh. sich allerdings für mich, wer sich wo bedient, sozusagen, ob die Feministen sich bei ihr bedienen oder sie sich bei den Feministen. Und ich glaube, diese Sachen, speziell das erste, das gab es auch schon länger von denen als Forderung. Titania. Pigeons. Ja, März 2019 hat Titania ihr Buch publiziert und da sagte sie unter anderem, dass Hochhäuser Phallus-Symbole sind, die uns alle unterdrücken. Und am 6. Juli 2020 sagt der Guardian: Upward thrusting buildings ejaculating into the sky. Do cities have to? Ah, ich weiß nicht mehr, was da stand. Auf jeden Fall irgendwas verändern. Ja, super. Ist immer schön, Have wenn to be die Realität discriminatory. der Have to Satire be so schnell folgt. sexist, heißt es, glaube ich. To be sexist. Do cities have to be sexist? Ah, okay. Ja, ist schon schlimm mit den Hochhäusern, ne? Mit den Phallus-Symbolen. Das hat ja überhaupt nichts mit Architektur oder Statik oder sowas zu tun. Naja. Ja, am Januar 2019 sollten die Oscars nach Diversitätsprinzipien vergeben werden. Und im Juni 2020 hat die Oscar-Akademie genau das gemacht. Oscars announced new diversity and inclusion plans. Haben wir ja auch drüber berichtet. Ne? Super. Juni 2019 hatte die Italia gefordert, dass man die Möglichkeit hat, Weiße zu stumm zu schalten. Ja, also so als Forderung. Twitter should come up with a functionality to automatically mute white males. Und Instagram hat einen Sticker, den man posten kann, quasi veröffentlicht. Gut, das ist ein bisschen dünn, aber trotzdem lustig. Mute white people Sticker. Kannst du da posten, ja. Ist natürlich eine tolle Counter-Speech, ne, wenn irgendwie, ne, ja. So nach dem Motto, so ist ja, ist zwar schön, was du sagst, aber du bist weiß und deswegen interessiert mich das nicht. Ja, August 2018 hat Titania Eltern empfohlen, den neugeborenen Babys Nummern statt traditionellen Namen zu geben. 6. Mai 2020 hat Elon Musk ja sein Kind bekommen und, ich habe jetzt vergessen, wie es ausgesprochen wird, richtig? XAA12 ist ja der Name von dem Kind. Ach so, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt vergessen, wie es richtig ausgesprochen wird. Es klingt an sich wie ein Name, wenn man es ausspricht, aber so. Geschrieben halt nicht, ja. Ja. Mai 2020 kritisierte Titania den NHS, das ist die britische Gesundheitsbehörde, für appropriating the LGBTQ Rainbow Flag. Und nur 4 Tage später hat Forbes genau das gleiche Problem gefunden. Ja, das sieht doch jetzt wirklich so aus, als hätte der Contributor bei Forbes Titania ernst genommen, wenn das nur 4 Tage später passiert. Ja, ja, das liegt nicht selten nah, würde ich mal sagen. Das ist ja auch schön. Ich meine, es gibt ja immer noch genug Leute, die nicht wissen, dass das ein Satire-Account ist, sondern dass die Dame es ernst meint. Ich meine, das war ja von Anfang an das Ziel des Projektes, ja. Quasi, ja. Obwohl der Andrew Doyle ja nie wirklich ein Geheimnis draus gemacht hat. Ja. Ja, die Leute wissen das trotzdem nicht, wenn sie nur der Person Titania mit Gras begegnen, ne? Was haben sie da jetzt mit der Fahne gemacht? Sagst du nochmal kurz? Der LGBT-Fahne? Ich denke, der National Health Service hat die verwendet. Ach so. Und einfach, das ist nicht eure Fahne, das ist bla bla, so in der Richtung, denke ich mal. Ja, ja, so nach dem Motto Greenwashing, Virtual Signaling, ja. Naja, an sich eine richtige, eine der wenigen satirischen Kritiken, die tatsächlich richtig wären. Aber gut. I wrote an article to endorse fighting with relatives during the holiday season. Oh, das hatten wir ja in unserem Weihnachtsstream auch. Genau das Thema. Ja, Dezember 2018. I will never forgive myself if I don't have a full-blown punch-up with my grandmother over Brexit on Christmas Day. Ja, und The Nation schreibt November 2019. This Thanksgiving, it's time to fight with your relatives. You might not like conflict, but if you choose to break bread with Trump supporters and climate change deniers because you happen to be related to them, then conflict is required. Ja, und könnten wir auch direkt dazu sagen, 2020 hatten wir ja genug Artikel im letzten Stream. Ja, ich habe das gesehen und da kam mir noch dieser Gedanke an Browserballett, die hatten auch mal ein Video zum Thema gemacht, wie sich die Familie da gegenseitig ansaugt, was angeblich die Leute so denken. Wenn sie dann mit der Familie zusammen sind, das ist richtig unterirdisch, so also, eine Disempfehlung oder so. Ja, am 7. März 2019 hatte sie in ihrem Buch Woke geschrieben, dass Helen Keller, die eine von der American Civil Liberties Union Gründer, sich mal ein bisschen zurückhalten soll, weil sie ja nur eine weiße Frau ist und White Privilege hat. Und Dezember 2020, also vor kurzem, hat Time Magazine eine ähnlichen Tonart angeschlagen. Ja, einfach, es war aber, es ist, denke ich mal, hier relativ unbekannt, die Dame, aber gut. American Civil Liberties Union ist ja eine Bürgerrechtsorganisation gewesen, die in Amerika sehr viel Gutes getan hat. Sie existiert weiter, aber tut nicht mehr so viel Gutes leider. Ja, ein lustiger Satire-Account. Und ja, die ist jetzt schon einige, oder also der Andrew Doyle ist schon einige Jahre dabei und ist immer noch nicht unlustig. Und mal gucken, was er im nächsten Jahr uns noch für Schätze präsentiert, die dann von irgendwelchen Idioten aufgegriffen und umgesetzt werden. Lustig. Dann haben wir jetzt einen kleinen Sprung hier von einem Thema zum anderen. Wenn ich anfange, dann geht es wahrscheinlich wieder um Spiele, könnt ihr euch ja vorstellen. Hier geht es um Dungeons & Dragons. Da ist jetzt dieses, wie heißt das, Sourcebook Tasha's Cauldron of Everything erschienen. Das ist so ein bisschen der Kniefall vor den Woken, angeblichen neuen D&D-Spielern. Da sind alle möglichen Regeln drin, die man alternativ benutzen kann, wo es dann halt keine Rassen gibt mehr in D&D, sondern halt nur noch Herkünfte oder, ich weiß nicht genau, ich glaube Heritage, also ja, Herkunft, Erbe. So. Aber der Artikel ist so unglaublich. Meanwhile, other games have already beaten D&D to the punch in various ways. Pathfinder, probably D&D's biggest rival, has rehabilitated goblins into a main PC option and taken to using the word ancestry in place of race, a solution that, while not necessarily unproblematic, at least shows an effort in the right direction. Also es ist never enough, wie immer, auch wenn der Goblin jetzt als Spielercharakter mitspielen darf, ist das immer noch problematisch, wenn man das Ganze halt Vorfahren oder Herkunft nennt. Das ist, am besten muss man alle Traditionen, allen Gedanken an Traditionen aus solchen Dingen wie Spielen löschen. Alles, was irgendwie, ich verstehe halt nicht, verstehen die einfach nicht, dass sowas auch auf Stereotypen basiert, dass man sowas überhaupt nicht ohne Stereotype zusammenhalten kann, dass einem das dann auseinanderfällt, wie ein Puzzle irgendwie, das man versucht hochzuheben. So, to expect one role-playing game, even one with the resources that D&D has at hand, to fix fantasy's racism problem all on its own, well, that's probably asking a lot. Fantasy's racism problem. Layers and layers of ingrained racism and colonialism. Ich weiß nicht, welches Spiel die gespielt haben bisher, aber so, und dann gehen sie auf das Buch ein und sagen, the product of the question is now on shelves. Tasha's Cauldron of Everything, like the previous Xanta's Guide to Everything, is a far-reaching source book that covers a variety of topics, from new class options to new spells to natural hazards and rules for creating sidekicks. Included in all that, much of which is admittedly pretty cool, you find the promised section on customizing your origin. It's all of one page long. Ja, was habt ihr erwartet, einen Roman? Also, warum sollte man sich da auch länger als eine Seite mit beschäftigen? Das sind ja im Endeffekt Regeln, die kein denkender Spieler braucht, sondern das sind nur Regeln, die wollt ihr haben, damit ihr irgendwie sagen könnt, okay, wir spielen das Woke-Spiel, wir spielen das Spiel, wo jemand irgendwie keine Rasse haben muss. Der kann ein Goblin sein, aber trotzdem irgendwie so stark wie ein Oger und so schnell wie ein Elf oder so, oder was. Ich meine, let me back that up so we can emphasize it. In a book that is nearly 200 pages, their gesture at undoing the systemic racism that is so inextricably bound up in the assumptions that D&D has been putting at the heart of their game for nearly half a century occupies only about a page. By dint of comparison, the rules for including patrons for your adventuring party occupy a solid 20 pages of this book. Also die sind richtig sauer, dass sie zu wenig, dass ihre Lieblingsthemen zu wenig Seiten. So kritisiert man keine Bücher, Leute. So kritisiert man auch keine Rollenspiel-Sourcebooks. Also wie viel kritisches Denken. Wie viele Seiten hat mein Lieblingsthema gekriegt? None of this is intended to shame anyone who enjoys D&D, of course. I play D&D, and as of 5th edition, I kind of love it. And I admit that there is certainly comfort and pleasure to be found in the familiarity of the elves, dwarves, and orcs, and so on, of D&D's boilerplate setting. But we all have an obligation to enjoy our fantasy responsibly, and there are absolutely ways to do so without losing the things we love, unless the things you love are the racism, in which case you have bigger problems, and also, why are you reading this website? Okay, ihr dürft euch jetzt entscheiden. Entweder ihr habt Spaß an den Sachen, an denen wir Spaß haben, oder ihr seid Arschlöcher und könnt euch verpissen. Sehr schön, kennen wir irgendwoher. More importantly, Dungeons and Dragons has the responsibility and the resources to combat the racism and colonialism that are baked into their settings in an aggressive and proactive way. The half-hearted fop towards something that every decent DM has been doing all along is, well, as the title of this essay implies, far too little and far too late. Was ich lustig finde, dass in dem Satz das drin ist, was ich immer sage. Every decent DM has been doing this all along. Wenn zu mir ein Spieler gekommen ist und gesagt hat, er will irgendwie, keine Ahnung, ein Katzenwesen spielen, dann hat man das irgendwie ausgefummelt, auch wenn es die Regeln in dem Spiel nicht gab. Oder wenn er irgendeine sagt, ich bin zwar ein Zwerg, aber ich möchte diese Fähigkeit haben, dann war das auch kein Problem, dass er dann, was weiß ich, von Elfen aufgezogen worden ist oder so. Das hat, war noch nie ein fucking Problem. Und sie oder er gibt es sogar zu in dem Artikel. Gaming has come a long way in the years that I've been playing, but it still has a long way to go. And as I said before, no one game company, no one solution is ever going to be the fix that the problem needs. But as the world's oldest and most popular role-playing game, D&D should be leading the way instead of lagging behind. And while the fixes offered in this book are better than nothing, we deserve something better than that. Ja. Ja, so ein typischer Fall von, die können den Hals nicht voll genug bekommen. Ja, D&D hat doch schon angekündigt und umgesetzt, mehrere von diesen intersektionalen Standards umzusetzen in ihren Rulebooks. Ja, natürlich. Ne, kleiner Finger, ganze Hand. Ja, vor allem, sie wollen die eine Hand haben und den anderen Arm wollen sie aber ausreißen. Weißt du? Als wenn D&D nicht wegen dieser Leute, die das bisher auch gemocht haben, so groß geworden wäre, sondern wegen irgendwelcher nörgeliger Arschgeigen, die sowieso eigentlich kein D&D spielen. Ja, jetzt kommen wir zu Elliot Tender. Elliot Tender hat sich umbenannt. Er ist jetzt transsexuell. Nee, Moment, Elliot Page. Entschuldigung. Ach, verdammt, ja, nee. Der Schauspieler Elliot Page hat erklärt, transgender zu sein. Der öffentliche Umgang mit dieser Information offenbart, wie tief starre Vorstellungen von Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Ja, ja, Samira, weil halt irgendwie 95% unserer Gesellschaft in diesen Vorstellungen leben. Und das hat einen Grund. Das ist auch schon mehrere tausend Jahre lang so. Aber wie immer wirst du uns erklären, dass das alles gar nicht so ist. Starre Vorstellungen von Mann und Frau sind tief in der Gesellschaft verankert. Ich glaube, der Satz ist nicht ganz verkehrt. Der Schauspieler Elliot Page, Oscar-nominierter Star des Films Juno und der Held der Netflix-Serie The Umbrella Academy, hat Dienstag erklärt, transgender zu sein. Zudem klärt er über die Pronomen auf, mit denen er von nun an bezeichnet werden möchte. Mit he, er und they, das benutzt wird, wenn die Person sich weder ausschließlich männlich noch weiblich identifiziert. Viele Headlines, zum Beispiel von der BBC oder der New York Times, sahen davon ab, seinen sogenannten Deadname zu verwenden. Also den Namen, den der Schauspieler vor seinem Outing hatte. Ja, wie seinem. Muss man da nicht auch was anderes sagen? Seinem, ihrem, tralala, dann hießen wir. Wer Outing? Zudem benutzten sie die von ihm gewünschten Pronomen korrekt. Netflix änderte die Credits aller Serien und Filme auf der Plattform. Und auch auf IMDb und Wikipedia steht ausschließlich der korrekte Name. Aber es wurde auch sichtbar, dass es nach wie vor nicht selbstverständlich ist, auf richtige Weise über transgeschlechtliche Personen zu berichten. Es ist zum Beispiel ein Problem, wenn Medien, auch der Spiegel, basierend auf einer mittlerweile korrigierten DPA-Nachricht vermelden, aus Ellen Page wird Elliot Page. Jetzt hast du den Namen aber selber genannt, Samira. Jetzt, also, ich will... Jehova! Also, ja, eben, ne? Also, das ist wirklich, ich habe doch nur gesagt, dieses Stück Heilbutt wäre gerade gut genug für Elliot Page. Ich möchte zwei flache Steine. Samira, wo du gerade hier bist, lass mich dir doch an dem Beispiel erklären, warum eure Theorien so unglaublich inkonsequent und paradox sind. Jetzt hat man also die Credits von den Filmen geändert. Jetzt steht da bei Inception, Hard Candy, X-Men und vor allem auch bei Juno steht dann jetzt Elliot Page. Wenn ich mir die Filme aber ansehe, gerade auch Juno, da geht es um eine Teenager-Schwangerschaft. Da spielt dann fraglos eine Frau und auch in dem Vorspann, solange der noch nicht bearbeitet ist, darf man die Filme dann überhaupt noch sehen, Samira? Solange da noch der Deadname in dem Vorspann. Muss ich meine DVD von Inception schreddern oder darf ich die behalten? Weil da steht auch auf dem Außencover der Deadname drauf. Und wenn wir das zu Ende denken, Samira, hat dann etwa jahrelang ein heterosexueller weißer Mann, der in einer Partnerschaft mit einer Frau lebt, hat der dann jahrelang Pock-Schauspielerinnen Rollen weggenommen? Obwohl er ein Mann ist, hat er eine schwangere Frau gespielt? Oder wie soll da ein Schuh draus werden? Weil irgendwo muss ich das ja dann festmachen. Wenn du sagst, das war schon immer ein Mann, dann hat er doch sein Privileg als Mann missbraucht, um Frauen diese Rollen wegzunehmen, als schwangere Teenagerin zum Beispiel. Merkst du langsam, dass euer Theoriegebäude an allen Ecken und Enden irgendwie auf Sand gebaut oder nur mit leichten, in Leichtbauweise errichtet ist? Nee. Schon aus Höflichkeit sollte man den abgelegten Namen nicht verwenden, aber auch, weil es den verinnerlichten Blick einer cis-zentrierten Gesellschaft offenbart. Ja, 95%, Samira. Das klingt für mich irgendwie nach jemandem, der sich darüber aufregt, dass man den Papst irgendwie mit seinem bürgerlichen Namen anspricht. Woher wissen wir, dass er nicht bereits sein ganzes Leben schon der Papst war, der als eine Frau performte, beziehungsweise performen musste, weil es nun mal das ihm zugewiesene Geschlecht war? Genau genommen ist die Meldung eigentlich, Elliot Page ist jetzt öffentlich Elliot Page oder Elliot Page ist Elliot Page geworden. Überlegt euch das wirklich mal in der Headline. Ihr macht morgens die Zeitung auf und da steht dann, Elliot Page ist Elliot Page geworden. Was? Ich frage mich auf jeden Fall, ob er dann eingezogen wird im Krieg gegen Eurasien. Das kann ihm schon passieren, denke ich. Ich weiß es nicht so genau. Dann wird natürlich noch Linus Giese erwähnt und das Buch von Linus Giese geschildert. Menschen, die ihre Transgeschlechtlichkeit öffentlich machen, werden als emblematische Beispiele hochgehalten, obwohl sie nicht im Alleingang die Gesellschaft über transgeschlechtliches Leben aufklären müssen sollten. Sie sollten nicht durch intime Selbstauskünfte Nachhilfe geben müssen. Wahrnehmung und Sichtbarkeit ja, Exotisierung nein. Was ist das denn, Pronomen, ein spezielles, wenn nicht eine intime Selbstauskunft? Es sollte irgendwann nicht mehr als mutig gelten, zu sein, wer man ist. Es sei denn, man ist ein alter weißer Mann, nämlich. Genau. Okay, erinnert ihr euch eigentlich noch an Elliot, das Schmunzelmonster? Da dran muss ich. Ja, da musste ich auch ein paar Mal denken, die ganze Zeit. Ja, denken. Ja, ja, ich meine, das ist zumindest kein Weibchen oder Männchen, dann ist ein Monster, ne? Elliot Tanner ist jetzt André Teilzeit. Nee, umgekehrt. Samira El Ouassil, vielen Dank für die Aufklärung und denkt nochmal drüber nach. Ja, sehr gut. Endlich wieder was gelernt. Redefining Racism Against Activist Lexicography. Das ist einfach das Spiel, das die SJWs die Definition im Wörterbuch gerne und oft ändern wollen und warum das Haram ist. Also, und ja, als Fall nimmt man halt Merriam-Webster, die haben schon wieder was geändert und die ändern das öfters mal und die ändern das öfters mal in Bezug auf soziale Gerechtigkeitskrieger, die das wollen, dass man bestimmte Sachen ändert und das ist Haram und es geht nicht klar und man muss dagegen ankämpfen. Und ich bin da bei New Discourses sehr glücklich, dass die sich drum kümmern und das nochmal weitaus weiter verbreiten, wie wir das bei den Affen können. Also das ist wichtig, dass sich da Widerstand formiert. Ja, das war's auch schon. Ja, der Herr Amjahid hier, passend zum Rassismuskram, wirft hier dem Jens Spahn so viele rassistische Aussagen und Andeutungen in den vergangenen Jahren vor. Und die sollten wir uns dann wohl mal anschauen. Zum Beispiel, es darf ganz Deutschland stolz machen, dass der Impfstoff von zwei Menschen mit Migrationsgeschichte entwickelt worden ist. Wird er heute zum Corona-Vakzin zitiert. Hier also ein paar weitere Auszüge des Gesundheitsministers aus den vergangenen Jahren als Gedächtnisstütze. Mit Blick auf die Debatte, der Islam gehört zu Almania. Im Jahr 2014 fehlte Jens Spahn eine gemäßigte Stimme der Mitte, die das Unwohlsein vieler Menschen im Land aufgreift und artikuliert. Das ist natürlich böse, ne, weil Islam kann man ja nur gut finden. Und dann hat er hier geschrieben, ist der Mohrenkopf eigentlich noch erlaubt? Also der Jens Spahn, das ist natürlich auch, weil ich meine, Bezeichnung für was zu essen ist natürlich rassistisch gegen Personen. Ist ja klar, ne? Weil, ja, ist halt so. Dann schreibt Jens Spahn, selbst sogenannte Qualitätsmedien beachten Unterschied zwischen Asylbewerbern, Flüchtlingen und Migranten nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ja, das ist natürlich auch total rassistisch, weil, wie wir alle wissen, sind das ja Worte, die alle das Gleiche bedeuten und Personen, die einfach nur, ja, reingelassen werden sollten, damit wir, ja, wir haben ja eine Verantwortung und so weiter und so fort. Das kann man ja nicht trennen, das wäre ja sonst Rassismus. Dann schreibt Jens Spahn, dass AfD maßlos überzieht, sollte uns nicht davon abhalten, wo nötig auch kritische Fragen an Islam und muslimische Verbände in Deutschland zu richten. Und das ist natürlich auch total rassistisch, weil kritische Fragen an Islam und muslimische Verbände, ne, das bedeutet ja quasi, dass man die Leute umbringen möchte oder weiß ich nicht was. Ne? Also das kann ja nur die logische Konsequenz davon sein. Ja, vor allem jegliche Kritik gleich in die AfD-Ecke zu stellen. Er nennt das AfD mit Augenmaß. Also hier, du nimmst die gleichen Talking Points, du willst nur freundlicher mit denen reden. Ja, und außerdem ist so eine Aussage von Spahn in dem Fall nicht, die passiert nicht ohne Anlass, sag ich mal. Ja, muss doch irgendwas gewesen sein. Ne? Wird ein Kontext sein, der ja nicht unwichtig ist. Ja, das ist praktisch jede Woche irgendwas. Also, ja, gut, so gesehen. Welches Verhältnis hat der Islam zu uns, fragte Jens Spahn in einem Interview zurück. Ja, das ist Rassismus, ganz eindeutig, ne, weil ich meine... Ja, also bitte, Chris, noch rassistischer kann es ja kaum werden, zu fragen, welches, also fragt er den Islam am Ende noch, wo er herkommt. Dann sagt Jens Spahn, werde nie verstehen, warum Feministinnen dem Teil des Islam, der Frauen bevormundet, auch so noch huldigen. Jens, Verheddert im Multikulti. Ja, verheddert im Multikulti. Das ist ganz klar Dog Whistle und bedeutet. Bedeutet, macht die Züge klar. Oh mein Ja, Gott. wahrscheinlich. Ja, vor allem, was mich hier echt erschreckt, ist, dass der Spahn mal ein paar ganz vernünftige Talking Points Ja, eben, ich wollte aufgenommen auch sagen, so sympathisch wie in diesem Thread ist der bei mir noch nie angekommen. Also, ja, im März 2017 forderte Jens Spahn ein Islamgesetz. Und das ohne jeden Kontext kann nur bedeuten, dass die Leute Ja. ein I in ihren Pass gestempelt bekommen und so schnell wie möglich abgeschoben werden, kann ich mir vorstellen. Ne? Was Ja, die anderes mussten kann das auch nicht bedeuten. so einen großen Aufkleber von einem Döner auf der Jacke tragen. Ja. Okay, das ist hier irgendwie, Dann wo die ist hier das ID, Zitat? die Das Zitat ist Eindöner. auf dem Bild wahrscheinlich, ne? Aber das kriege ich das hier auf. Ah ja, wie erkläre ich einer deutschen Mutter, deren Sohn oder Tochter im Norden Afghanistans dient, dass wir dorthin keine jungen Afghanen abschieben? Ja, gute Frage. Ja, weil es noch eine Kriegssituation ist. Bei der Nafri-Debatte hat er Etienne Spahn auch fleißig mitgemacht. Mann, Mann, Mann. Und er hat geschrieben, Mohammed. aus Nordafrika kommen fast ausschließlich junge männliche Migranten und fast keine Flüchtlinge. Warum hat Hannelore Kraft nicht Nicht so zugestimmt? natürlich. War das Nord- oder Süd-Nafri? Nord, das Ende Afrika Nafri nur steht Nord, für ne? nordafrikanischer Intensivtäter, ja. Das ist ja eine, ja, so eine Abkürzung, ne? Müsste der denn WKND nicht steht steht Nafrititi für heißen? Wakanda. Müsste der nicht Nafrititi dann? Nofretete. Nee, Intensivtäter. das Intensivtäter ist nur das I. So. Entweder sind unsere Werte Werte, dann sind sie auch was wert und unterscheiden sich von anderen Dingen, die wir nicht für wertvoll, sondern sogar für abwägungsbedürftig halten. Klingt für mich auch nach absolutem Rassismus und Einordnung von Leuten nur aufgrund ihrer Herkunft, ganz klar, weil ich meine, das Wort Werte, ne, bedeutet ja Rassenlehre quasi. Ja, da geht aber schon bis 2017 zurück, ja. Nur der Islam wird in Deutschland in Watte gepackt und bei Kritik werden alle ganz vorsichtig. Das verstehe ich einfach nicht. Also ich verstehe das absolut, weil du halt getötet wirst von den fanatischen Anhängern dieser Ideologie, Ja. die der Islam also mit auch eingebunden hat. Das ist eine Religion, aber auch eine Ideologie. Und da muss man davor Angst haben, wenn man das kritisiert, dass man stirbt. Deswegen. Also ich Oder weiß nicht, ob da. irgendwelche super schlauen Journalisten, Darsteller verfassen irgendwelche Threads über dich. Das kann auch passieren. Wortwörtlich. Nenn dich einen Rassisten. Nicht alles, was kulturell anders ist, per se bereichernd. Ich kann ein rückständiges Frauenbild, Zwangsheirat oder Ehrenmord nicht als bereichernd empfinden. Ja, auch das wieder, ne, hat absolut nur was mit Rasse und Herkunft zu tun. Überhaupt nichts mit Einstellungen von Leuten. Das ist definitiv Rassismus, also kann man nicht anders sagen. Die CDU, das ist eine Familienpartei, die Partei der sozialen Marktwirtschaft, die Europapartei und die Partei der Leitkultur. Ja, also ist das von Goebbels das Zitat? Ich glaube schon, ne? Tja, Mal was wenn uns nicht ich stimmt, unterwegs und ne? sehe Flüchtlinge, die mit anpacken wollen, dann gehe ich beseelt nach Hause. Am nächsten Tag erlebe ich das krasse Gegenteil und sehe, wie unsere Hilfe missbraucht und unsere Werte mit Füßen getreten werden. Das sagt auf jeden Fall, alles ist gleich und die Leute sind unser Unglück und wir müssen uns ihnen entledigen und Rassismus, auf jeden Fall. Also eigentlich ist es ja nur Nuance und sagt, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist. Also wie kann man sich den Ausspruch, dass die Dinge nicht schwarz-weiß sind, also als Negativzitat nur auswählen? Das ist bekümmerlich. Also für die Person, die das auswählen. Also wirklich. Meine Fresse. .org. Nehmen wir als Beispiel, wie abfällig heute einige von alten weißen Männern reden. Oft Menschen, die sonst durchaus dafür eintreten, dass niemand aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht diskriminiert werden soll. Aber für alte weiße Männer zählt das nicht. Das ist natürlich auch ganz klar rassistisch, weil er hat weiß gesagt. Und sexistisch ist es auch, er hat Männer gesagt. Na, also ganz, ganz fieser Typ, dieser Jens Spahn. Zum Fachkräftemangel, sagt Jens Spahn. Deshalb suchen wir im Ausland Hilfe, die zu uns passt. Motiviert, gut qualifiziert und bereit, unsere Werte zu leben. Boah. Sowas aber auch. Ich meine, das ist ja wohl eindeutig rassistisch. Klar, mit Blick auf welche Minderheiten solche Sätze ausgesprochen und in Interviews autorisiert werden. Warum gibt es nie Aufregung, wenn sich bei Ablehnung der Homo-Ehe jemand auf Islam beruft? Ach ja, andere Kultur, dafür muss man Verständnis haben. Sagt Und Jens da verstehe Spahn. ich auch seine Oh, Überschrift nicht. Warum nur? Warum nur? Ja, sag warum? mal, Mohammed, warum? Ist ja echt der beste Punkt, weil er davon ja sogar persönlich betroffen ist, aber, ne? Aber es ist doch der Kolonialismus, der daran schuld ist. Ach ja, Das stimmt, sagt Jens der Spahn. war auch auf dem Dampfer, dass der Kolonialismus schuld ist, ne? Und zum Schluss noch zusammenfassend, warum diese Dokumentation, wo ich einfügen würde, deines Scheiterns, Mohammed. Das Internet und rassifizierte Minderheiten vergessen nicht. Nach Gusto mit verletzbaren Gruppen Politik machen, das geht nicht. Es ist entmenschlichend, BIPOC als Objekte zu betrachten, sie mal loben und dann wieder Othering zu Oh betreiben. Mann, ist der durcheinander. Oh Gott. Ich habe dich auf eine Liste geschrieben, Jens. Ja, Da und vor stehst du allem. jetzt, weil du mit den Ja, und ich drehe meine rassifizierten Argumente, wie ich sie Menschen brauche, ne? BIPOC gespielt Und hast. was kommt da auch schon wieder für ein Bild von ihm, von der Realität dabei raus, ne? Weil er, ob wirklich, es geht irgendwie, ja, keine Ahnung, darum, dass man alles nur beklatscht und sagt, hier, bitteschön, wir sind unwürdig oder was? Man darf nicht sagen, hier ist es gut und da ist es nicht gut. Und dieses Verhalten wäre ein erwünschtes Verhalten und das Verhalten wäre kein erwünschtes Verhalten. Nee, das ist Nein. alles nur Gruppen von Leuten und die einen hat man zu feiern und die anderen hat man abzulehnen. Ja, und was ich hier, das fällt mir jetzt gerade erst auf, diese Frau Wiegard hier unten, die hatte ich glaube ich letztens, das ist eine NDR-Mitarbeiterin, die hatten wir in einem anderen Kontext mal irgendwie mit dabei. Die schreibt Aber ja, wir müssen auch. Entschuldigung. Ich halte es für möglich, dass Jens Spahn sich weiterentwickelt. Also. Ja, vom Humor-Level her könnte es auf jeden Fall NDR sein. Was meinst du? Ich wollte sagen, dass wir das natürlich alles jetzt auch falsch dargestellt haben, durch unsere tiefen Stimmen und unser Brummen jetzt hier so, weil eigentlich spricht der Mohammed ja ganz anders. Ja, das Habe jetzt stimmt. seit Monaten nichts dazu gesagt, aber jetzt reicht es. Nee, das ist Da muss hier ich ja richtig was gewinnt, aufgestaut haben. aber der. Oh Gott, oh Gott. Einen auf Multikulti machen. Einen auf Multikulti machen, weil er gesagt hat, er freut sich, dass Migrationshintergründler an der Entwicklung des Impfstoffs beteiligt sind. Es ist wirklich nicht zu. Wenn man sich so leicht aufregt, dann sollte man vielleicht einfach in Quarantäne gehen für 14 Tage oder so. Ja, es ist Die Leute halt. sind reizbar dieser Tage, ja. Der Typ ist immer reizbar. Es ist Kulturkampf halt Ach einfach. so, Es ist ja. Kulturkampf, es ist irgendwie hier, da, dort. Du hast aber gefälligst jetzt irgendwie das alles geil zu finden. Und wenn du da irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Probleme irgendwo siehst, es ist einfach nur Rassismus. Und dann fragen sich diese Leute dann hinterher, wo plötzlich diese ganzen Leute alle herkommen, die alle ablehnen und nicht haben wollen und von vornherein schon bockig dann werden, wenn sie überhaupt solche Leute wie ihn hier irgendwie um die Ecke kommen sehen. Also das ist das größte Problem, was das Ansehen von Migranten in Deutschland haben. Es ist nicht Jens Spahn, sondern es ist hier Mohammed. Der ist das größte Problem dafür. Diese ganze komische Einstellung und dann halt alles dämonisieren irgendwie, dass man noch nicht mal mehr über Sachen reden kann, die halt wirklich ein Problem sind. Und weil man das alles irgendwie Irgendwie dann alles, ne? als Gruppe irgendwie sieht und sagt so, ja, diese ganze Gruppe, die hast du jetzt gefälligst hier als deine Besseren irgendwie zu akzeptieren. Und das führt auf jeden Fall zum Gegenteil von dem, was vernünftig ist und was gut ist für die Leute und hier den Frieden uns hier erhält in der Gesellschaft. Ja. Ich würde ihn einen muslimischen Suprematisten nennen, also Muslim Supremacist, weil er will, dass die Minderheiten nur im bestmöglichsten Licht gesehen werden, was unrealistisch ist und eher eine Spielart des Nationalismus ist. Also, ja, also, da habt ihr es. Ja, ist so naiv, auch ein bisschen wie im Kinderbuch, ne? Der Bürgermeister ist der böse Kapitalist und der Flüchtling ist der Gute, dem sie übers Ohr gehauen haben oder so. Immer alles nur aus sozialem Druck macht oder sowas. Breaking! Lawsuit filed today against educational agencies, teachers, principal and the CEO for responsible for hosting workshops requiring children to make public professions about their racial, sexual, gender and religious identity, some of which were singled out for interrogation. Also, man hat sich dazu entschlossen, die Leute zu verklagen. Also die Bildungseinrichtung, die Lehrer, den Rektor, CEO, die dafür verantwortlich sind, dass sie Workshops gehalten haben, bei denen es um identitätspolitische Geschichten ging, wo man sich also rassistisch, sexuell, geschlechtmäßig, religiös zu seiner Identität bekennen musste. Und manche wurden dann eben halt herausgepickt für eine Verhörung. Und da gibt es jetzt ein Anwaltsschreiben und es kommt vor Gericht. Und ich finde das gut und richtig. Und das ist genau dasselbe wie die Struggle Sessions im maoistischen China. Und das ist halt Neomarxismus und den muss man zurückdrängen. Also, ja. Ja, vor allem Kinder. Kinder voneinander irgendwie demütigen. Das wird auf jeden Fall gut gehen. Den Herr der Fliegen habe ich nicht gelesen. Nee, warum fragen Sie? Ja, es ist genau das, was du gesagt hast, ne? Diese Kampf- und Kritik-Sitzung, ne? Heißt es auf Deutsch, sehr dämlicher Name. Ja, Aber und das ist Struggle halt. Sessions, ne? Das ist eine psychologische Taktik, um Leute zu brechen. Was hat das in Grundschulen zu suchen? A peculiar kind of racist patriarchy, culture wars, diversity, feminism, identity politics, privilege, top stories. Das ist ein guter Artikel, den man sich im Detail durchlesen sollte. Mainstream narratives portray white racism as the primary driver of brutality, prejudice and corruption, but injustices on far more erroneous scale exists throughout the world in the absence of racial diversity and therefore racial prejudice. For many flaws, American policing pales in comparison to scandalous police forces in countries such as Somalia, Honduras, Kenya, and Mexico. Human rights abuses perpetrated by Nigeria's SRS prompted nationwide protests. This fall, though Nigeria is one of course a racially, not ethnically homogeneous society. Es geht halt einfach darum, dass wenn man auf die Institution des Rassismus, also den institutionellen Rassismus, den systematischen Rassismus, wenn man halt sagt, dass die Brutalität, Vorurteile und Korruption nur damit zu tun haben, dass man halt einfach einen Teil der Welt nicht in Betracht zieht, in denen eben die Gegebenheiten in Sachen Brutalität, Vorurteile und Korruption wesentlich schlechter dastehen, obwohl die Gesellschaften weniger gemischt sind und dass eben Amerika sich ganz gut aufgestellt hat, so wie es jetzt ist. Und dass halt dieses ewige Marktgeschrei davon, dass überall Rassismus anzutreffen ist, halt einfach Haram ist. Also, ja. Ja, ich fand vor allem die beiden Statistiken, ne, ganz am Anfang ganz gut, wo man eben sehen konnte, dass er nicht unbedingt der Weiße da auch profitiert, zum Beispiel in Form von höheren Löhnen oder so. Im Gegenteil. Da sieht man hier die Haushaltseinkommen 2019 in Amerika und hat das nochmal unterteilt, je nachdem, wo die Leute dann ihre Origin haben oder so. Ja. Ja, Also. das muss eine schrecklich rassistische Gesellschaft sein, die erfolgreiche Minderheiten hervorbringt. Also. Ja. Ja, die zweite war jetzt im Prinzip dasselbe, nur mit amerikanischen Arbeitern. Ja, hier ist mir eine Werbung auf YouTube begegnet, die habe ich mal angeklickt. Und bin dann gekommen zu Barmer. Barmer wirbt jetzt hier, dass sie was gegen Cybermobbing für dich tun, wenn du Probleme hast. Und so wollen sie dann neue Kunden offensichtlich gewinnen. Ich habe mir das Video da so ein bisschen angeguckt. Es ist eben ein Typ, der einen Verein gegründet hat, der sich damit beschäftigt. Ich glaube, der erste Link war das direkt, der erste Eintrag mit dem Video. Ja, das ist so das übliche Geseier und Gejammer und so. Man bräuchte eben Hilfe und so. Ich weiß nicht genau, was sie damit wollen. Vielleicht ist das nur eine Seite, die sie irgendwie online stellen wollen, damit es ein paar Leute ziehen. Das ist so eine Aktion, die sie aus internen Gründen machen. Einen großen Werbeeffekt kann ich mir da nicht vorstellen. Ja, und wenn, dann wird man, also, wenn die Leute alle so überzeugt sind von diesen Theorien, dann lassen sie sich vielleicht doch davon fangen, weiß ich nicht genau. Wird man es vielleicht in den Zahlen sehen, oder wir werden es dann nicht sehen. So negativ, wie du das jetzt hier zeichnest, habe ich das eigentlich nicht gesehen. Ich habe mir das Video nicht angeguckt, ich habe nur diese Sachen mir durchgelesen und die fand ich jetzt alle relativ in Ordnung. Also, das sind ja hier irgendwelche Handlungssachen. Ja, das ist richtig, ja, die sind in Ordnung, das stimmt. Und ja, auch was sie dann meinen, wie das die Leute halt betrifft und so, fand ich jetzt auch, das Einzige, wo ich drüber gestolpert bin, war irgendwie diese eine Formulierung, dass sich Leute auch zusammenfinden würden, um irgendwen zu mobben. Das klang für mich schon wieder so ein bisschen nach hier irgendwelchen Sachen von wegen, ja, und dann, also so als ob irgendwo welche sitzen und sich denken so, ja, wir machen heute mal irgendwelche Frauen fertig. Das oder kannst so. Du ja nicht, das kannst du ja nicht wegdiskutieren mit sowas wie der Drachenhater-Geschichte und so, das gibt's schon. Das ist ein gutes Stichwort. Der ja, vielleicht habe ich das Cybermobbing jetzt hier ein bisschen falsch einsortiert, das kann eventuell sein, dass... Ich würde den aber wünschen. Aber da würde ich jetzt sagen, ist das Problem vielleicht nicht so groß. Sorry. Ich würde den wünschen, dass er als Präzedenzfall, um virales Marketing zu machen, wenn sie Cybermobbing lösen, die Drachenbubble angehen. Ich glaube, das ist halt überhaupt nicht das, wovon sie hier reden, weil bei diesem Drachenlord kannst du ja auch noch, das ist ja immer dieses ewige Hin und Her, ne, wo die Leute sagen, naja, er setzt sich dem Kram ja selber aus, auch, ne, indem er sich da irgendwie, das ist ja sein Job quasi. Ja, das ist ja ein bisschen das Reverse. Er hat ja ein Internetanschlussargument. Naja, also ich finde dieses hier, ich habe mir das ja komplett durchgelesen, was sie hier schreiben, da geht es jetzt schon um Privatpersonen jetzt. Da geht es jetzt nicht um irgendwelche E-Celebrities. So wie es aussieht, geht es großenteils um Kinder und Jugendliche. Ja. Und da denke ich, ist das auch ein ganz anderes Problem als jetzt hier, wie hießen die Jungs mit den Memes? Also ich bezweifle das auch, dass das unter den Jugendlichen ein großes Problem ist, ehrlich gesagt, weil die auch was Besseres vorhaben. Nee, ich glaube, das ist ein ziemlich großes Problem. Das ist ein ziemlich großes Problem und gerade auch nicht mit irgendwelchen Unbekannten, sondern halt mit irgendwelchem Kram jetzt direkt im direkten Umfeld halt. Weil ja dieses Ding, das haben wir wahrscheinlich alle nicht erlebt, deswegen können wir das nicht so richtig nachvollziehen. Also zu meiner Schulzeit war das mit dem Internet, hatte das auch nicht jeder irgendwie zu Hause gehabt und so. Da müsste man jetzt mal jemanden fragen, der ein bisschen jünger ist. Ich glaube schon, dass das, also wenn ich mir das jetzt angucke bei meinen bekannten Arbeitskollegen und so, die kleine Kinder haben, also ich glaube, das ist schon ein Riesending, dass mittlerweile jeder irgendwie so einen komischen Kasten da irgendwie in der Hose stecken hat, wo man pausenlos halt irgendwelche Interaktionen mit irgendwelchen Leuten da irgendwie hat. Und die Frage ist, was passiert, ne? Wenn die Leute also lästern praktisch untereinander, ja, dann wird man das wohl akzeptieren müssen oder so. Das ist ja auch nicht wirklich Mobbing, sondern Mobbing ist ja eben, wenn die Leute dann angegangen werden oder so. Und da glaube ich, ja, aber das Ding ist halt auch, du weißt doch einfach, wenn die dann Fotos veröffentlichen oder irgendwelche Sachen, das Internet vergisst halt auch nichts. Ja. Das hat schon nochmal eine andere Dimension. Ja, und auch sonst, also ich meine, auch das hat es wahrscheinlich früher auch gegeben, aber diese ganze Präsenz von, also das zieht sich halt überall durch. Ne? Früher hast du irgendwie, war die Schule vorbei und dann bist du nach Hause gegangen. Und heutzutage nimmst du diese ganzen Leute und ihr ganzes Zeug halt irgendwie, hast du das halt ständig irgendwo dabei. Ne? Ich glaube schon, dass das ein ziemliches Problem ist. Ja, sie hatten ja auch zwei Beispiele von zwei oder drei jüngeren Leuten, die da entsprechend gelitten hatten. Kann man nichts zu sagen, so wirklich. Das Video hat auf mich den Eindruck gemacht, als wenn sich dann dieser Verein und die Bahamas zusammengeschlossen haben, um hier diese Seite anzubieten, um nochmal den Service von dem Verein bekannt zu machen. Das ist eine Win-Win-Situation. Klar, eine Werbung im Prinzip halt auch nur, ist ja in Ordnung. Ja, ne? Nur, die eben entstanden ist, ohne Ja, dass man den Bedarf irgendwie hatte vorher, sondern der Verein hat eben den Bedarf sozusagen. Das glaube ich nicht, dass sich irgendein Verein diesen Bedarf hier irgendwie ranzieht, glaube ich überhaupt nicht. Also. Naja, aber wie gesagt, ob das eine Werbeaktion ist, die dann funktioniert, weil die Leute dann mehr Vertrauen oder so in die Barme haben, das wird man sehen. Du kannst es aber auch so sehen, wenn ich meinen Mitarbeitern aktiv eine Hilfe in solchen Situationen anbiete, kann ich vielleicht verhindern, dass ich später Therapien zahlen muss oder ähnliches. Also das könnte auch ein Gedanke sein. Nee, dass sie so ein Telefon anbieten, dass der Verein da existiert, wenn er was zu tun hat, ist ja in Ordnung. Die Barmer hat ja das Interesse, möglichst wenige aufwendige Behandlungen bezahlen. Ja, genau, deswegen sollen die das ruhig machen. Also die Aktion selber und das Hilfsangebot, das möchte ich nicht kritisieren, so gesehen. Ne? Die Werbung finde ich komisch. Ja, die zwei Sachen, die ich gesehen habe, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen seltsam, ist einmal, dass sie sagen, ach ja, leider ist Cybermobbing ja kein Straftatbestand in Deutschland. Der eine Punkt. Hm. Und der andere Punkt ist, dass die halt hier aktiv für so eine politische Kampagne halt auch Werbung machen, indem sie von so der Barmer pushen. Hm. Ansonsten ist das natürlich alles vollkommen okay. Vielleicht ein Übergriff, vielleicht ein bisschen überspezifisch. Ja, ich weiß ja nicht, ob dein Kind unbedingt ein Cybermobbing-Problem hat, wenn das ganz schnell den Laptop zuklappt, wenn du ins Zimmer kommst. Das kann auch andere Gründe haben, sage ich mal ganz schelmisch. Aber ja, an sich eine gute Sache. Natürlich immer in diesem Einschlag. Und Mamon, du hast ja gesagt, du bist über den Trailer hingekommen. Vielleicht ist in dieser Werbung ja einiges noch ein bisschen prägnanter. Was dich getriggert hat. Gut möglich, ja, genau. Der Oscar Wilde-Fan im Chat weist auf die Diskussion zwischen Jonathan Hayden und Jordan Peterson hin, wo sie die Probleme sozialer Medien die Auswirkungen und Probleme bei sozialen Medien und jungen Menschen erörtern. Hört sich interessant an, auf jeden Fall. Aber eigentlich müsste dann ja da mal ein Betroffener dabei sitzen. Gibt es das posttraumatische Stresssyndrom? Ja, vielleicht dadurch, wenn es natürlich intensiv ist, ja, sicher. Glaube ich schon, dass es auch absolut ätzend sein kann, keine Frage. Ne? Nur, ich glaube eben auch, dass nicht viele Leute sich die Mühe machen, sowas zu machen überhaupt. Bei den Jugendlichen schon eher noch, klar. Die machen eben auch viel Quatsch so im Netz und so, ist ja richtig. Also, nächstes Thema. Polen hat jetzt Gesetz auf den Weg gebracht, dass Social-Media-Firmen hohe Strafen in Aussicht stellt, wenn sie die Meinungsfreiheit beschneiden. Polen, also hier, wir haben ja hier schon Pepe als Illustration im Bild und so ein bisschen Smack kommt mir Polen auch gerade vor, also nach dem Motto, okay. Mehr Power und Einfluss. Alle anderen schränken das ein, dann machen wir doch mal das andersrum und sagen, the user of social media must feel that his rights are protected, nor can there be any censorship of speech. Freedom of speech and freedom of debate are the essence of democracy. Und dann gibt es darunter jede Menge Glückwünsche aus anderen Ländern und Leuten, die sich wünschten, sie hätten auch so eine Regierung. Geil. Also, ich würde jetzt auch nicht unterschreiben, dass ich die PiS-Partei, wir sind da ja belehrt worden, PiS-Partei, glaube ich, sollen wir sagen. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt als Regierung haben, aber also so eine Idee finde ich schon gut, dass ich verstehe auch nicht, dass unsere Politiker das nicht machen, weil das kostet sie ja eigentlich nichts. Das wäre Publicity-Arbeit sozusagen. Das wäre, wir tun was für euch, wir sagen hier. Aber wir haben das Gegenteil halt. Ja, aber ich muss halt auch nochmal dazu sagen, zu diesem Ding, also ich glaube, dass Polen irgendwas für die Meinungsfreiheit ist, wenn die ihr Blasphemiegesetz abschaffen. Weil die nämlich mit Deutschland zusammen eine der letzten Länder sind, die sowas noch haben. Und wenn die das wegmachen, dann glaube ich das auch, dass die irgendwie interessiert sind an freier Meinungsäußerung. Ansonsten, du verstehst Polen nicht. Ja, das ist doch, ich verstehe aber freie Meinungsäußerung und die verstehen das scheinbar nicht. Und deswegen, das ist ein bisschen Augenwischerei, ja. Aber allein die Idee, dass Polen den Blasphemie-Paragraphen ab, schlagst dir aus dem Kopf. Ja, und deswegen halte ich das halt auch für Unfug. Genauso wie dieses Ding, wo sie da verbieten wollten, dass man polnische Konzentrationslager sagt und sowas. Das verstehe ich auch, warum sie das nicht haben wollen. Aber das kollidiert meines Erachtens auch damit. Was ist dann mit diesen Leuten, die sowas dann schreiben? Die werden dann auch geschützt oder wie? Also das glaube ich halt nicht. Also das sind nur zwei Beispiele, von denen ich halt weiß. Da gibt es sicherlich noch viel mehr jetzt in Polen, wo ich jetzt keine Ahnung von habe. Aber und ich darf das, ich habe polnische Wurzeln, ja. Ich darf das kritisieren. Nein, Spaß. Ja, also das ist hübsch und so, aber ich finde es halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass, die Leute, die sich darüber freuen, das würde wahrscheinlich keine 2 Minuten dauern, bis man dann irgendwas findet, wo sie dann doch wieder meinen, das sollte jetzt nicht okay sein oder so, wenn man das irgendwie äußert. Das sind dann vielleicht andere Sachen, ja, irgendwelche. Ich glaube aber schon, dass sich viele Leute, die hier jetzt mit dem Umgang mit der freien Meinungsäußerung unzufrieden werden, durchaus bereit wären, die Einschränkungen in Polen hinzunehmen, wenn sie dafür dort unter anderen Voraussetzungen leben können. Ja, das mag alles sein, aber ich also wenn ich das bei anderen Sachen irgendwie kritisiere, dann kritisiere ich das ja auch, dieses also ich finde es geheuchelt. Aber ich meine, sieh es mal so, wenn du jetzt verschiedene Themen hast, 10 Stück meinetwegen, und eins davon ist diese Blasphemie-Nummer, dann sind jetzt trotzdem 9 Themen wieder freigegeben. Also, ja, ja, schön, dann liegt es ja nur daran, welches deine Lieblingsthemen dann halt eben sind. Also das können sicher andere Leute dann auch sagen. So, ja, die sagen auch denke, so, ist alles wichtig und Lotterie, alles frei sein, bis auf dies, das und jenes, was alles irgendwie verkehrt ist. Das hat dann jeder wieder so. Also nee, tut mir leid. Also das kann ich nicht feiern. Das ist mir dann doch zu Panne. Also dann sollen sie es richtig machen. Dann sollen sie es halt als Wert halt wirklich haben und nicht dieses Ding von wegen so, ja, nee, dieses Set von Sachen, die die anderen haben, ist blöd. Wir haben jetzt dieses Set und wir sind jetzt die für die Freiheit oder so. Nee. Also, nicht mit, ja, nun blöde, irgendwie ja, ist nicht in der Natur der Sache oder der Menschen scheinbar. Von daher, irgendeine blöde Version wirst du sowieso akzeptieren müssen. Ja. Europe's misconceived cohesion. Europa ist nicht ein Block der Artikel. Also ich wollte es nur nochmal hochhalten, dass Europa Diversität bisher ist. Das, was Brüssel macht, das wird zu einem Einheitsbrei mutieren, früher oder später, und dass aktuell sozusagen die Streitigkeiten unsere Stärke sind als Europäer. Also, ja, da habt ihr es. Das war's auch schon. Does capitalism need some Marxism to survive the fourth industrial revolution, World Economic Forum? Nein, das ist ein älterer Artikel, der ist schon 4 Jahre alt, und die Eliten in World Economic Forum, die haben da einen woken Buchclub, bei dem sie sich gegenseitig die Eier kraulen, und solche Artikel kommen dabei rum, und da denke ich mir einfach nur so, Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Does capitalism need some National Socialism to survive the fourth industrial revolution. Könnt ihr euch so eine Überschrift denken? Das ist schon ziemlich doof, auf jeden Fall. Also, aber Gott sei Dank glauben da ja auch nicht viele Leute so dran, habe ich den Eindruck. Does capitalism need some re-education camps to survive the fourth industrial revolution? Ja, ja, also ich weiß, ich habe den Artikel jetzt hier nicht gelesen, aber ich weiß, dass die allgemeine Argumentation vom World Economic Forum, was das angeht, ja ist, dass man bestimmte marxistische Elemente in den Kapitalismus einfügen muss, sprich sowas wie Grundeinkommen und solche Sachen, weil sonst die Leute das kapitalistische System ablehnen und komplett zum Marxismus gehen. So, das ist zumindest die Argumentation von denen. Also jetzt sehr grob umrissen. Nein, purity spiraling. Capitalism will save everything. Wir müssen Agenten des Kapitalismus werden und nicht Agenten des Chaos, so wie die Marxisten. Ich bin Agent der sozialen Marktwirtschaft. Ha! Ah. Ich bin kein russischer Agent, jedenfalls. Wie wäre es mit Does Capitalism Need Some Freedom? Der ist ja nicht da, heute der russische Revolution. Nein, nein, nein. Ja, genau. Da haben wir schon viel zu viel davon. Ja. Ja, wenn ich sowas dann schon wieder sehe, hier dann, ja, wirklich die Frage, ne, wie kommen bloß diese ganzen Verschwörungstheoretiker darauf, dass es Leute gibt, die das schon seit langem irgendwie im Hinterkopf haben? Wie kommen die da nur drauf? Das müssen alles Rechte sein. Ist auf jeden Fall haram, was die da schreiben. Die Linksjugend schreibt am 24. 24. Dezember bei Facebook: The kids want communism, Ausrufungszeichen. Kinder wünschen sich mehr Zeit mit den Eltern, Frieden auf Erden, dass niemand hungern muss, dass der Plastikmüll aus den Ozeanen verschwindet und dass Oma wieder gesund wird. Es ist ganz eindeutig, die Kinder wünschen sich den Kommunismus. Dem schließen wir uns natürlich an. Wir denken nicht nur zwischen dem 24. und 26. Dezember an die Schwächeren. Bei uns ist quasi immer Weihnachten. Keine Wohnungslosen, wenn Häuser leer stehen. Keine leeren Wegen, wenn die Regale voll sind. Nee, nur wenn sie leer sind. Keine überfüllten Geflüchtetenlager, nur Gulags. Sondern ein menschenwürdiges Leben für alle. Ausrufungszeichen. Heute wünschen wir euch schöne Feiertage und Gesundheit und morgen lassen wir eure Wünsche dann in Klammern hoffentlich in Erfüllung gehen. Ja. Eines Tages, einer fernen Zukunft. Vorwärts, zur Tanne, zur Freiheit. Ja, das ist die Jugendorganisation von einer Partei, die in Deutschland in einem Bundesland auch an der Regierung ist. Oder die Hauptpartei in anderen Bundesländern ist natürlich auch mit einer Regierung, aber ja, einigermaßen vor allen Dingen da. Ja. Und da gibt es dann auch dieses wunderbare Institut hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich dann nur mit Rechtsextremismus beschäftigen, weil das ja das einzige Problem ist, was wir haben. Weil ist ja auch so, ich meine, das linke Zeug will ja nur, dass die Oma überlebt und alle anderen wollen ja nur, dass die Oma stirbt. Und dass da ganz viel Plastikmüll im Ozean ist. Mhm. Es war schon so, dass die Kinder mehr Zeit mit ihren Eltern verbracht haben in der Sowjetunion, wenn man, weil man da halt auch dann gleich die ganze Familie nach Sibirien deportiert hat. Und Frieden auf Erden war auch, außer halt in Afghanistan. Wir mit drei Leuten nur ein Mann, da kommt man sich auch näher. Ne? Hungern musste da keiner, weil der ist dann gestorben. Ja, die Kinder wurden ja da rausgefischt aus den Familien, dass sie so früh wie möglich irgendwie vergesellschaftet worden sind. Naja, aber wenn du von so einem Gesellschaftsschädling das Kind warst, bist du mit nach Sibirien gekommen. Und die Oma ist im Kommunismus auch nicht wieder gesund geworden. Glaube ich auch nicht. Weil die hatten kein Geld dann für Penicillin und so einen Scheiß. Aber und der Umweltschutz im Kommunismus war doch tippitoppi, oder? Der war tippitoppi. Ich war damals in Meiningen, glaube ich, irgendwie im Winter, als das noch DDR war. Und ich bin fast an... Wenn du dir das gilt nicht, weil das nicht echt war, kein echter Sozialismus. Wenn du dir die Haare gewaschen hast irgendwie, dann ist da so richtig schwarze Brühe rausgekommen. Das hatte ich sonst nur in so Smogstätten wie Athen oder so. Und das hat gestunken, ich sag's euch. Das war keine umweltfreundliche Gesellschaft. Ja? The kids want communism. The kids want das neue Nintendo DS und Lego. Und so viele Süßigkeiten essen, bis man Bauchschmerzen bekommt. Playmobil. Und das sich dann darüber beklagen, dass man Bauchschmerzen hat. Ja, wohl ein Lego-Panzer, aber Lego macht ja keine Panzer. Ich glaube, das ist aber von Kobi ganz genau. Und das sind die Abenteuer der Rückseite. Das ist, glaube ich, ein Zitat von diesem Spatzen da. Lego macht keine Panzer? Nee, die haben sich doch, die sind sogar verklagt worden. Deswegen, weil sie so ein. Der hat tatsächlich nur in so einen Sanitäterwagen oder sowas hatten. Und seitdem machen sie gar keine Panzer mehr, weil sie den Rechtsstreit tatsächlich verloren haben auch noch. Haram. Das ist Schwerkraft. Aber das gibt es ja mittlerweile baugleich aus Asien, weil das Patent ausgelaufen ist. Das Lego-Patent. Ach, das Patent ist schon seit den 70ern. Ach, das ist schon ewig ausgelaufen. Ja, aber jetzt läuft das scheinbar so einigermaßen mit den. Wer dem Held der Steine da folgt, weiß, dass es nur noch ein 3D-Markenschutz auf die Figur. Um Gottes Willen, würde ich nicht tun, dem folgen. Doch, der Held der Steine ist große Unterhaltung. Warum würdest du... Ja, lieber gibt es die Panzer jetzt auch, gibt es trotzdem, aber dann eben aus Asien. So, würde ich sagen. Ja, damit ihr das wisst, liebe Kinder. Absolute Wehrkraftszersetzung, so nicht. Genau. Kann man dem Helden ja direkt mal empfehlen, als Review. Was ganz Besonderes. Ha? Das wird wunderbar. Hat er das noch nicht gemacht? Der Streit um den Kulturmarxismus. Das ist ein sehr einfach gestrickter, kurzer Artikel für eine... Oh, sorry, das war ein Hubschrauber, höre ich gerade. Wegen dem Lego verklagt wurde. Also hier, der Streit um den Kulturmarxismus ist ein sehr kurzer, einfach gehaltener Einstiegsartikel, was Kulturmarxismus ist. Also einfach, dass die Marxisten irgendwann gesagt haben, scheiß aufs Kapital, wir tun die Identität umverbauen und wir suchen überall nach Unterdrückten und Unterdrückern. Einsamkeit, Phänomen langjähriger gesellschaftlicher Fehlentwicklung. Kurz vor Weihnachten erobert wie immer zu dieser Zeit ein Begriff die meisten Titelseiten der Zeitungen, Einsamkeit. Es ist zu einer traurigen Erscheinung nahezu allen westlichen Industriegesellschaften geworden. Gemessen an deren mehr oder minder klugen Sätzen darüber scheinen überwiegend ältere Menschen darunter zu leiden. Als mit den 68ern Sozialpsychologie als Instrument der Überwindung der spätkapitalistischen Gesellschaft mit ihren autoritären Strukturen und den psychischen Verelendungen der verblödeten Konsummassen an die Stelle gewaltsam revolutionären Umsturzes trat, begann an Schulen, Universitäten und zunehmend in den Medien ein gewaltiger Umerziehungsprozess mit dem Ziel der Zerstörung tradierter Werthaltung und Institutionen. Heraus kam die sogenannte Frauenbewegung, die zwischen Mann und Frau eine grundsätzlich aggressive und von männlicher Dominanz geprägte Erscheinung sah und ganz nebenbei bis heute sieht. Aus Kindern wurden plötzlich Instrumente des Mannes, um die Frau in ihren alten Rollen festzuhalten. Nur logisch erwuchs daraus der Slogan »Mein Bauch gehört mir«, den vielen Männer zumindest innerlich mit dem Gedanken ergänzten, dann nimm doch den Inhalt auch gleich mit. 53% der Berliner leben in Single-Haushalten. Noch Fragen? Krisenfest ist eine solche Gesellschaft nämlich nicht. Zumal die Eliten des Landes in einer Mischung aus Machtstreben und Opportunismus, insbesondere der Wirtschaftseliten, bei gleichzeitigem völligen Versagen der Kirchen schon so weit vorangetrieben wurde, dass mittlerweile nach Allensbach 2/3 der Deutschen Angst haben, ihre Meinung zu gesellschaftlichen Fragen der Ausländerpolitik, des Verhältnisses der Geschlechter oder zur Bedeutung der Nation öffentlich zu äußern. Ja, mehr Atomisierung von der Linken vorangetrieben. Ja, ich habe mir den Artikel auch durchgelesen und ich fand den schlecht. Ich fand den schlecht. Ja, der Spiegel stand aber sowas Ähnliches von der Roten, ne? Die weil du ja, also vor allen Dingen hast du da gerade weggelassen, dieses, was sie da irgendwie konstruiert haben mit dem Bauch und so weiter, dass sie das dann irgendwie weitergestrickt haben mit so nach dem Motto, ja, und die Männer sagen dann, ich bezahle nicht für mein Kind und dann macht es irgendwie die Gesellschaft oder so, als ob das Problem dabei die Männer wären. Also das fand ich schon total dämlich. Und dann dieses, was du gerade vorgelesen hast, mit irgendwie da irgendwie von der Kirche dann auf Meinungsfreiheit zu kommen, so als ob die Kirche irgendwie in Deutschland irgendwas damit zu tun hätte, die Meinungsfreiheit zu mehren. Lächerlich. Also so ein Quatsch. Und, ja, aber die Feindbilder müssen doch klar definiert sein. Ja. Und dann, was du auch nicht vorgelesen hast, ist dieses Ding, dass sie hier drin behaupten, in Asien wäre das gerade so gut mit dem Zusammenhalt da irgendwie mit den Generationen und so, wobei wir hier schon so viele, also gerade Einsamkeit ist in Asien mit Sicherheit noch viel höher als in Europa und ja. Und außerdem, wir hatten ja auch schon diese Artikel von irgendwelchen japanischen alten Frauen, die dann was klauen gehen oder so, damit sie ins Gefängnis können zu anderen Leuten wegen der Einsamkeit und so ein Zeug. Also nee, also dieser Artikel hier ist euch wirklich misslungen. Also der ist. Aber es ist ein zunehmendes Problem, das habe ich auch schon mehrfach gelesen. Ja, wie gesagt, die rote. Ja, ist es, aber diese komische Analyse, die sie hier da drauf stricken, ist einfach nur bescheuert. Also tut mir leid. Ja, aber Kulturverlust. Das passt vorne und hinten nicht hier, dieses Ding. Also. Ja. Das ist hier ein Mordfall. Ja. Hier wurde ein Imam umgebracht an Weihnachten und was im Prinzip da dran, also hier steht eigentlich nur, dass der halt vor seiner Frau irgendwie umgebracht wurde und irgendwo draußen halt und von zwei unbekannten Männern, hier steht aber noch nichts irgendwie drin, wen sie jetzt dahinter vermuten oder so und der Grund, warum ich das hier mit drin habe, ist eigentlich größtenteils, dass ich habe das gefunden bei der Frau Attermann von Neuen Deutschen Organisationen, die das so rausgetwittert hat, so nach dem Motto, ja, warum läuft das nicht in der Tagesschau und so. Also die vermuten dahinter, also unsere Journalisten vermuten dahinter halt direkt irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, christliches Jagen auf irgendwelche Imame an Weihnachten oder irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber so kommt es mir vor, wenn sie irgendwie meinen, dass diese Sache hier jetzt irgendwie totgeschwiegen werden soll oder so. Ich meine, der SWR hat ja darüber berichtet. Ja, also fand ich ganz komisch, dass sie da direkt so drauf angesprungen sind. Das zeigt halt mal wieder so ein bisschen, ja, wie das so gelesen wird. Also wird halt an Weihnachten Imam umgebracht und die Leute spekulieren dann direkt wild darauf, dass, ja, weiß ich nicht, dass die Gesellschaft halt scheiße ist und das muss dann sofort in der Tagesschau laufen, irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Volkstrauer oder wie. Also ganz merkwürdig. Ja, die Forderung ist ja bekannt und schon oft abgelehnt worden, ne? Dass man da so eine Show macht wie der, wie heißt das mit dem Messer da? How I Met Your Messer oder Na, so. hör bloß Und auf, das ist ja. ja von der Tagesschau nicht zu erwarten, das ist schon klar, ne? Ja, ich meine, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass irgendwie da irgendwelche Leute zur Rettung des christlichen Abendlandes da irgendwie rumgerannt sind, aber das gibt halt überhaupt gar keinen Grund, das Ja. anzunehmen. Soll die Staatsanwaltschaft dann erstmal rausfinden Ja, oder so? eben, ja. Also. Ja, trotzdem ein herber Fall auf jeden Fall. Krasser Mordfall. Hier wurde scheinbar jemand in der Welt zu Wort kommen lassen, der in Sachen Ökonomik eine katastrophale akademische Laufbahn hingelegt hat. Also nicht katastrophal, aber halt wenig Zitate, wenig Ahnung von Finanzkrise überrascht worden. Also der von 2008, 2007. Ja, und hier beschwert sich einer darüber, dass die Weltexperten nicht wirklich Fachleute sind und ja. In der Presse arbeiten halt nicht wirklich Fachleute, sondern Leute, die Narrative schmieden können, die möglichst negativ sind, damit sie polarisieren und sich verkaufen. Also es ist halt nichts Neues sozusagen. Aber ich Aber haben die, ganz geht es hier gut. nicht darum, dass sie in der Welt halt eben irgendwelche Ökonomen, also es sind jetzt keine Journalisten, dieser Thomas Straub Ja, da und Stefan Homburg. aber wenn du in der Zeitung erscheinst als Experte in Anführungszeichen, also Ja, ja. also das Ding ist ja hier wohl, dass dieser Rudi Bachmann, sage ich auch gleich noch was zu dem, mit dem hatte ich nämlich auch schon mal bei Twitter ein bisschen Beef. Der sollte ja dann irgendwie, wurde angeboten, dass er dazu was schreiben kann. Und das haben sie dann aber hinterher nicht gebracht mit der Begründung, dass er sich dann nur irgendwie an den Leuten abgearbeitet hätte, ohne jetzt irgendwie zu sagen, was jetzt überhaupt seine Kritik in der Sache ist. Und das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil dieser Rudi Bachmann-Typ, den habe ich bei Twitter halt auch kennengelernt mit lauter Hanebüchen im Zeug. Unter anderem wollte der da den Leuten weismachen, dass Libertäre doch um Gottes Willen nicht den Trump wählen sollen, sondern lieber den super tollen hier Beiden, Biden, genau. Und also ja. das ist ja nun so ein Humbug. Da braucht man, glaube ich, kein Ökonom für sein, um hier Mr. Black Lives Matter ja, also da muss man echt in einer Traumwelt leben, wenn man das irgendwie meint, dass das eine gute Sache wäre für Libertäre. Also wenn er jetzt gesagt hätte, sie sollen hier diese libertäre Partei da in Amerika wählen oder so, keine Ahnung. Aber dass der, also bei allem, was man an Trump auszusetzen haben kann, dass das für Leute, die einen kleinen Staat irgendwie haben wollen, der Trump die schlechtere Wahl wäre. Ne, also, und so habe ich diesen Rudi Bachmann-Typen halt auch kennengelernt, als jemanden, der die ganze Zeit meckert über irgendwelche Leute und was das für Idioten sind und so. Und dann solche Takes da irgendwie raushaut, ne? Ja, also ich kann es mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Also das sehe ich von Übermedien, scheinbar scheinen sie das irgendwie dann problematisch zu sehen, dass der dann da nicht publiziert wurde. Aber ja, keine Ahnung. Ja, Kann wenn man er ja auch. Blödsinn schreibt, kann man es im Prinzip ja auch drucken, sozusagen, weil dann outet er Ja, sich ja auch als Blödmann. naja, weiß ich nicht, Aber ne? Also, wenn er nur dass der irgendwelche da. Behauptungen raushaut über diese Leute, wie schlecht die angeblich sind, also da gibt es ja schon Probleme dann eventuell juristischer Art für das Magazin, was das dann Oh, das wollen wir publiziert nicht hat. veröffentlichen. Also, Ja, so das. ganz egal ist es auch nicht, ne? Okay. Aber ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass so Leute wie der Homburg irgendwie auch eben Ökonomieprofessor, bei der Gelegenheit mal die Frage, wo denn der Unterschied zwischen Ökonomie und Ökonomik sein soll. Weißt du, das wird hier wie einer. Mich wundert dieser Begriff ein bisschen. Naja, wie wir, dass sie sich so aus dem Fenster lehnen in dem Thema, das finde ich doch ein bisschen auch, ja. Der Unterschied zwischen was und was? Ökonomie und Ökonomik. Keine Ahnung, vielleicht ja. Mathematikbasierte, mehr mathematiklastig, aber es ist ja beides Wirtschaftswissenschaft. Also. Würde mich wundern, ich kenne das nämlich aus von Anti Schrupp, die hat auch von Ökonomik geschrieben. Das ist die feministische Ökonomik. Da war ich auch mal in so einer Vorlesung, ja. Soweit ich weiß, ist Ökonomik Wirtschaftswissenschaft und Ökonomie ist halt Wirtschaft. Die Wirtschaft, okay. So, praktisch versus Geschwurbel. Theorie. Ja. Dieses hier ist ein älterer Artikel, aber der ist relevant. Und zwar werdet ihr gleich merken, warum. Es geht um Angst ist Gold und das Thema ist auch hier Journalismus, journalistische Ethik. Und zwar hat hier die Journalistin, wie heißt sie nochmal? Irgendwas mit B. Bettina. Nee. Was steht denn das? Bettnarz. Bettnarz, genau. Die hat zusammen mit dem Herrn Gieser von der Naumann-Stiftung ein Buch geschrieben, das nennt sich Gefährliche Bürger. Und die schreiben das hier, das Buch Gefährliche Bürger geht als Standardwerk über die neuen Rechten. Doch heikle Passagen wurden getilgt. Und es geht im Endeffekt darum, dass die Frau Bettnarz bei einer Anwaltskanzlei damals tätig war. Ich weiß nicht, ob sie da immer noch tätig ist, aber damals, als das Buch erschienen ist und dieser Artikel hier geschrieben wurde im Jahr 2016, da war sie es auf jeden Fall noch. Und dass sie dann hier zugeben mussten, dass sie aus diesem Buch in einem Kapitel über Goldhandel, was in diesem Buch war, wo sie also so eine Parallele, und da gibt's ja auch irgendwelche Dinge von Leuten, die irgendwie sagen, ah ja, hier Währung crasht und so weiter und so fort. Und jetzt müssen wir alle Gold kaufen, wie blöd. Und da gibt's ja dann alle möglichen Leute, zum Beispiel diese Firma Degussa und so, die dann in diesem Goldgeschäft da mit den Edelmetallen irgendwie Player sind. Und da scheint wohl das so gewesen zu sein, dass diese Anwaltskanzlei, für die Frau Bettnarz gearbeitet hat, dass die quasi gesagt hat so, ja, wenn man das jetzt, wenn du da jetzt in dein Buch reinschreibst, dass das alles so gefährliche Bürger sind, hier für unsere Gesellschaft schlecht und die ja wissen, dass du hier bei uns arbeitest, dann wissen wir ja nicht, ob wir da nicht vielleicht doch in Zukunft irgendwelche Probleme dann haben, dass die Leute bei uns nicht mehr bestellen wollen oder so und uns hier nicht mehr wollen, dass wir sie vertreten oder in Zukunft nicht wollen, dass wir sie vertreten oder irgendwas. Und ja, die Frau Bettnarz hat dann halt das entsprechende Kapitel sehr stark da zusammengestrichen. Und davon handelt halt dieser Artikel hier von der Süddeutschen, wo man genau das reingeschrieben hat, was da quasi früher angesprochen werden sollte und im Nachgang halt nicht mehr angesprochen wird und welcher Name den Leuten irgendwie noch mit durchgerutscht ist, wo sie es irgendwie nicht hingekriegt haben, den sie eigentlich auch streichen wollten, aber es nicht bemerkt haben, dass er an einer Stelle ist er dann noch drin geblieben und so. Also ja, alles in allem so ein bisschen. Ja, und vor allen Dingen, das ist halt der Gnieser, ne? Also über den hatte ich ja letzte Woche hier ein bisschen geredet. Das ist ja dieser Sprecher von der Naumann-Stiftung und auch einer, der sich in dieser ganzen Geschichte mit dem Gunnar Kaiser überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und der hat halt hier dieses Buch Gefährliche Bürger geschrieben und das geht als Standardwerk über die neuen Rechten. Also das halte ich ja nun für ziemlich viel Kaffeesatzleserei, was sie da betrieben haben. Und dann auch noch irgendwie zum eigenen Vorteil irgendwelche Sachen dann da rausgestrichen von Dingen, wo sie dann eventuell die sie selber dann irgendwie betreffen könnten, wirtschaftlich oder so, was dann nicht in ihrem Interesse dann irgendwie ist. Und dann lieber nochmal rausnehmen aus dem Buch, wo wir hier irgendwie die große Aufklärung betreiben über die angeblich so gefährlichen Bürger. Also so wichtig war es dann wohl doch nicht. Ja, Standardwerk über die neuen Rechten. Also wenn ich mir überlege, so ein Krempel oder irgendwie ein Gunnar Kaiser, der sich mit der ganzen Ideologie dahinter überhaupt beschäftigt und was da überhaupt das Problem ist und das dann auch in Zusammenhang stellt mit dem Liberalismus. Aber das ist ein Pfui-Pfui-Typ, ne, mit dem man nichts machen darf. Aber hier irgendwie komisches Buch mal eben zusammenstreichen. Aber sie hatte Sachen dann praktisch direkt von Degussa, die in Rechtsstreitigkeiten dann ja praktisch so in die Nähe der rechtspopulistischen oder wie auch immer man das sagen soll, Beeinflussungen gebracht hätten, oder wie verstehe ich das? Weil Die wären da genannt das geworden in diesem Kapitel, okay. ja. Ja. Und hier schreibt dann der Anwalt von Frau Bettnarz, der schreibt, ist halt eine Stellungnahme hierzu, und unter anderem wirft er halt hier dem Herrn Gieser vor, dass der angeblich auch was hätte streichen wollen aus dem Buch, wo es um Aufträge für seine Lebensgefährtin ging. Und darauf antwortet er wiederum, also der Herr Gieser hier in seinem Blog. Und man merkt ja auch, dass es von 2016, Ende 2016 ist, weil hier das Wort postfaktisch drin vorkommt, was ja damals so das Lieblingsmodewort von den Leuten war, um anderen Leuten zu unterstellen, dass wir Bullshit reden. Und er sagt ja halt im Endeffekt, dass diese Sache mit dem Auftrag für seine Freundin, dass das nichts mit dem Buch zu tun hätte, sondern mit irgendeiner Streitigkeit hier bei Facebook, wo irgendwer irgendwas geschrieben hat, und dann wollte die Frau Bettnarz da auf den los, und er hat ihr geschrieben: Lass den mal bitte, politisch kannst du den vergessen, aber ich brauche den noch für ganz banale Sachen. Der soll nämlich meiner Freundin Aufträge verschaffen. Und da ging es halt um so einen Fotografen, und seine Freundin damals war irgendwie so eine Make-up-Tante. Und der sollte sie da halt irgendwie vermitteln für irgendwelche Fotoshootings oder so. Eine Bosse. Und ihre Antwort war dann: Das ehrt dich auch, der Einsatz für deine Freundin. Also, das ist auch wieder so, ne? Ja, also auf dem muss man sich dann irgendwie nicht draufschmeißen und dem irgendwie sagen, was für ein Idiot er ist oder so, weil er könnte ja irgendwie nützlich sein, ne? Von dem man irgendwie verbunden ist oder so. Also, ich finde es immer wieder lustig, wie diese. Ja, diese aufrechten Menschen hier, ne, die uns ja alle nur aufklären wollen über das ganze Gefährliche und diesen ganzen Rechtspopulismus und so, wie flexibel die dann irgendwie sind, wenn da mal irgendwo ein bisschen einer mit einem Geldschein wedelt oder so. Und was ich ja absolut wunderschön fand, und deswegen ich super froh, wenn dieses Ding hier gefunden zu haben. Also ich denke mal, der Herr Gieser wird diesen Blog schon länger nicht mehr geupdatet haben. Aber hier oben könnt ihr sehen, wie er sich hier beschreibt, nämlich als Autor, Berater und Querdenker. Und ja, Nein, dieses Wort nein. Querdenker hat ja keine Querdenker. gute Geschichte genommen, Herr Gieser, ne? Ja, das wäre ja verdammt schade, wenn irgendwelche Leute, die keinen Kontext sehen wollen, sondern irgendwelchen Leuten nur schaden wollen, dann dieses Wort Querdenker nehmen und es einem rechts und links um die Ohren hauen, um irgendwie zu sagen, warum du eine Fullperson bist und man sich mit dir nie wieder beschäftigen darf. Das wäre ja schlimm. Also. Also Querdenker sind für mich gefährliche Bürger. Ja. Sehr nah, ja. Also so viel zur Vergangenheit, kommen wir jetzt zur Gegenwart. Die NZZ in Person von Herrn Kiesler, Alexander Kiesler, hat hier ein Gespräch zwischen Gunnar Kaiser und dem Chef von der Naumann-Stiftung, dem Karl-Heinz Paquet, hier moderiert. Und ja, es ist grauenvoll. Also, der Herr Paquet hat natürlich nur wieder immer wieder einen draufgesetzt. Oder ich weiß nicht, vielleicht reiht das selber nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es hat mir echt beim Lesen wehgetan. Weil Herr Kaiser sagt hier natürlich vollkommen zu Recht, dass es hier keine Beweise irgendwie dafür gibt, was jetzt falsch sein soll. Und erst hieß es, ich arbeite mit rechtspopulistischem und verschwörungstheoretischem Gedankengut, nun sollte ich plötzlich ein Corona-Leugner sein. Unterstellen Sie mir das wirklich, Herr Paquet? Antwort: Sie behaupten, wir leben derzeit in einer Art Corona-Diktatur und folgen einem Corona-Kult, das ist verschwörungstheoretisch. Wenn ich hier und heute die Existenz des Virus und die ungeheure Gefährlichkeit aufgrund einer leichten Übertragbarkeit akzeptieren, dann können wir uns ganz konkret über die offenen Fragen unterhalten, aber bitte auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Bla bla bla bla bla. Inquisition. Geraunte Verschwörungstheorien, in denen immer wieder das Weltwirtschaftsforum und die Wirbel der Geldstiftung als handelnde Mächte in Auftritt haben, sind nicht diskussionswürdig. Was er ja vernünftig widerlegt hat, Und nicht nur irgendwie diese dämlichen Punkte hier irgendwie runterbetet als Ausrede, um irgendwelche Leute blöd zu finden. Herr Kaiser sagt, Sie sind mir leider ausgewichen, Herr Paquet. Unterstellen Sie mir, ein Corona-Leugner zu sein. Der Vorwurf steht im Raum. Als liberaler Mensch verlange ich Beweise dafür, dass ich die Existenz und die Gefährlichkeit des Virus in der von Ihnen beschriebenen Form bestritten oder relativiert hätte. Antwort: Alle Ihre Aussagen gehen in die Richtung, dass Corona in der Gesellschaft als Phänomen massiv übertrieben wird. Allein die Tatsache, dass es sich um eine hochansteckende Infektion handelt, finde ich bei Ihnen nicht. Also, bla bla bla. Und was ich am allerschlimmsten, wo ich wirklich gedacht habe, alter Schwede, ey, meine Fresse, das kann doch echt nicht wahr sein, dass er hier irgendwo dann hier wieder mit den Grenzen des Sagbaren und so ein Kram anfängt und hier den Dingens reinpackt hier. Wo war das? Irgendwo gegen Ende was. Aber cool, dass die NZZ das gemacht hatte. Dass sie Ja. gerade, dass sie das überhaupt gemacht haben. Ja, auch die anderen. Also, egal, so ein Paket. Immerhin ist er diskussionsbereit. Auch wenn er dann alt aussieht. Ja, hat natürlich nicht gedacht, dass er alt ausgesehen hat. Ich finde es aber schon. Ich finde es wirklich. Wo war das denn hier? Steuerung F mal so rum. Ah ja, genau, dieses Ding hier. Sie laufen aber Gefahr, dem Rechtspopulismus eine legitimierende, also sagt Herr Paquet, eine legitimierende Begründung für Gewalt zu liefern. In einem Was? Namensbeitrag für die Tageszeitung Die Welt schreiben sie, die große Verdrängung von Stimmen, Alternativen und Werten kehre als Schatten in die Diskurse zurück, als Populismus oder als gewaltaffiner Protest. Das sagen Sie mal der Witwe von Walter Lübcke. Ey, fick dich ins Knie, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das sagen Sie mal der Witwe von Walter Lübcke. Solche raunenden Sätze sind in einer Zeit, da wir ein massives Problem mit rechtsterroristischer Gewalt haben, hochbedenklich. Also mit anderen Worten, wenn du den Diskurs nicht so fühlst, wie ich mir das gerade hier vorstelle, Karl-Heinz, dann fördert das alles Gewalt und die Gewalt kommt wieder und so weiter. Und so jemand ist Vorsitzender von der liberalen Stiftung und Hochbedenklich, gräbt da ja. irgendwie den Walter Lübcke wieder aus, um den da irgendwie da aufzubaumeln und zu sagen, hier, da, und deswegen könnt ihr jetzt so, wie ich das will, nur diskutieren. Das sagen Sie mal der Witwe von Walter Lübcke. So eine Frechheit, ey. Also, ich find's unmöglich. Ja, es ist ein Rückfall in Voraufklärerisches, meiner Meinung nach. Das sieht man auch in solchen Sätzen. Ja, also wenn die damit irgendwas hier wieder gut machen wollten, für mich haben sie damit den Karren erst richtig dick in den Dreck gefahren. Also. Vor allem, er wird halt hier in griechischer Manier der Botschafter erschossen. Also das Ja. Problem wird überhaupt nicht angegangen. Aber Also, kratzt ja keinen, guckt eh keiner, ne? ja, also es ist furchtbar einfältig. Wie kann man sowas nur sagen? Es ist schon fast faszinierend, wie sehr man beim Denken Pech haben kann, wie der Herr Packe. Packe? Ja, und vor allen Dingen dieses Ding von wegen, dem einen wirft man vor, er würde irgendwie die falschen Worte benutzen und würde irgendwelche Szenarien beschwören, die den Frieden in der Ja, Gesellschaft er packt solche zerstören. Vorwürfe aus, Und ne? selber, genau, Mit kommt man da mit so einer Scheiße hier. so einer Also Keule um die Ecke. unglaublich, unglaublich. Sie haben ja da irgendwas Ja, stimmt. geschrieben, das sagen Sie bei der Witwe von Walter Lübcke. Unglaublich, ich kann es echt nicht fassen, ey, es kann doch echt nicht wahr sein. Ja, apropos, das kann doch nicht wahr sein. In Deutschland sollen zum Jahresende 20 Krankenhäuser geschlossen werden. Ja. Doppelt so viele wie im Durchschnitt der letzten Jahre. Das beklagt Ja. das neue Bündnis Klinikrettung. Betroffen seien im Corona-Jahr 2144 Betten und ca. 4000 Stellen. Die Initiative fordert einen sofortigen Stopp von Krankenhausschließungen. Ich bin nicht so tief in der Materie drin, aber ich finde es schon merkwürdig, muss ich sagen. Ja, aber 20 Jahre. wir hatten vor einer Weile auf jeden Fall auch schon mal einen Ticket, der in diese Richtung ging. Und da war auf jeden Fall relativ klar, dass es um irgendwelche, also es gibt ja noch alle möglichen so Belegkrankenhäuser und sowas, wo irgendwelche Ärzte, Augenärzte, was weiß ich nicht, was alles für Ärzte, wenn sie dann mal wen operieren müssen, dann da irgendwelche Betten mieten können, um das zu machen. Also nur weil Krankenhäuser geschlossen werden, heißt das noch nicht, dass das jetzt so Krankenhäuser sind, die jetzt irgendwo an einem Standort einfach, also Unfallkrankenhäuser sind, ne? Also Krankenhäuser, wo man halt dran denkt, wenn ich irgendwie was habe, dann komme ich ins Krankenhaus, Krankenhäuser sind. Na, das, ich weiß nicht, ne? Also ich weiß nicht, ob dieses Bündnis Klima, Klinikrettung, das kann natürlich sein, dass sie sich das genauer angeguckt haben, aber ich wäre da so ein bisschen skeptisch, jetzt nur zu sagen, irgendwie, das sind jetzt mehr als vorher Klinikschließungen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass das jetzt verkehrt ist, aber ja. Ja, man könnte ja fragen, ob neue dafür gebaut werden oder so. Ne? Das, Also, Sie haben hier ein Beispiel, denn die Metropolregion Nürnberg, dort hätten seit 2004 10 von 34 Krankenhäusern geschlossen. Vier allein im Jahr 2020, drei seit Ausbruch der Pandemie. Und es geht hier auch dann darum, dass Leute halt auch wohnortnah versorgt werden können. Also ich denke, es geht eher um ländliche, wie du sagst, wahrscheinlich jetzt nicht so moderne Unfallkrankenhäuser, die wird es halt in der nächsten größeren Stadt geben. Aber halt, ja, Kliniken, in der, die halt auf dem Land sozusagen sind. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gerade, wo wir eigentlich jedes Bett bräuchten, vielleicht, ob das so sinnvoll ist, dann so Sachen stillzulegen. Das wird sicher finanzielle Gründe haben. Und wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin, aber ich fand es trotzdem interessant, dass wir überhaupt Kliniken schließen momentan. Also wenn es nur darum geht, Betten zu brauchen, dann haben die wohl auch noch das Recht, irgendwie Hotels zu beschlagnahmen oder so. Das war mir Ja, jetzt mit dem inzwischen klar, ne? wobei das halt mit diesen Notaufnahmen ja auch in dem Hotel wahrscheinlich weniger was wird, nur dass sie irgendwas umverteilen können, dann im Ja, richtig, ne? Krankenhaus Klar, da kannst du ja wahrscheinlich. ein bisschen umverteilen oder so. Manche nur das Anmerkungen. Ja, aber es haben ja halt auch nicht alle Krankenhäuser überhaupt so intensiv und dieses ganze Zeug, das haben ja auch nicht alle Krankenhäuser. Das haben halt größtenteils diese Unfallkliniken. Und deswegen meine ich halt, ne, also. Ja, das müsste man halt mal genau gucken, wie diese Sachen beschaffen sind, weil ja, also ich bin, also die machen das, also und anderen hier im Chat hat ja auch gerade jemand geschrieben, irgendwie, die werden abkassieren für leere Betten und solche Sachen, aber das muss man halt auch ganz klar sagen, wenn die diese Das Sachen ist halt Fake leer News. halten, ne, damit sie halt diese Kapazitäten irgendwie vorhalten können, für den Fall, dass die dann notfalls technisch gebraucht werden. Dann ist das halt auch klar, dass sie diese Sachen, die sie dann sonst nicht bewirtschaften können, dass dieser Ausfall dann halt auch jemand bezahlt. Also, dass dieses Bett halt eben leer bleibt und diese ganzen Geschichten. Ne? Also, das Na, wir ist leben ja im teilweise. Paradigma der Gesundheitsökonomik. Ja, das hat ja im Jahr 2000 ungefähr angefangen. Seitdem sind ja auch schon 10 bis 15% aller Krankenhäuser in Deutschland geschlossen worden, weil wir halt den Trend haben, was kleiner ist, wird geschlossen, was größer ist, wird ausgebaut und es wird zentralisiert, ja, das und privatisiert dann. Das ist nämlich der Punkt. Das, was nicht verkauft werden kann, was in staatlichem Eigentum war, das wird halt und wurde halt geschlossen. Und das ist ein beklagenswerter Trend für viele im ländlichen Raum auf jeden Fall. Und was diese Zahlungsanreize für die Corona-Sachen angeht, ja, das ist leider dem Problem geschuldet, dass die Krankenhäuser privatisiert werden. Ja, wenn man muss denen den finanziellen Anreiz geben, das zu machen, Das hat weil mit sie Anreiz sonst nichts zu nicht tun, tun. Also wenn weil sie das sonst irgendwo nicht da tun. wegfällt, Wenn man dann. gesetzlich die zwingen würde, dann könnten sie klagen und würden Geld bekommen. Das ist der einzige Grund dafür. Das ist jetzt nicht so, dass die Krankenhäuser da Lobbyarbeit gemacht haben, hier stock mal, zahlt uns mal die Kohle, damit wir Betten frei halten, sondern das ist das einzige Instrument, was wirkt. Und wenn die Bundesregierung und die Länder der Meinung sind, dass es angebracht ist, das zu tun, das kann man ja auch nochmal separat kritisieren, ist das der einzige Weg, das so zu tun. Weil die Krankenhäuser sonst, ja, sonst würde es doppelt und dreifach halt kosten hinterher. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Das hat mehr, aber mehr mit Ja, Ökonomie zu tun oder war die Ökonomik Privatisierung als überhaupt mit sinnvoll, ne? Könnte Medizin, man da ist auch klar. fragen, logisch. Ja, ich weiß halt nicht, Aber ja. ich warne davor, das alles so klar zu sehen, weil diese, also im Regelfall, wenn ihr irgendwo liest, wir brauchen eigentlich dies und das und es passiert aber das Gegenteil, dann liegt es nicht daran, dass die Leute zu dumm sind, sondern liegt es irgendwie daran, dass man irgendwelche Variablen in dieser ganzen Gleichung halt einfach nicht präsent hat. Ja, ist die Also wir, die da jetzt Journalisten-Story nur nicht draufgucken, ganz halt rund, glaube nicht. ich. Wir wollen Meinungsfreiheit kriegen, aber das NetzDG, das liegt nur an Variablen. Asymptomatic Transmission of COVID-19 sind scheinbar nach dieser Lesart hier große Humbug. Weiß ich aber auch nicht. Bei Corona bin ich informationsgeschädigt. Ja. Ja, es ist ja auch praktisch unmöglich, ne? Das meine ich ja gerade. Ne? Also da spielen so viele Dinge da irgendwie mit rein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man. 48 Stunden, bevor du Symptome zeigst, angeblich, ja. Und das ist, weiß ich nicht. Ja, ich habe auch noch nie dran geglaubt, so richtig. Sorry. Insofern bin ich ja deine Meinung. Ja, also keine Ahnung. Die meisten Leute, die ich, also, ja, oder sogar alle. Ja, ich glaube, sogar alle Leute, die ich bisher kannte, die das hatten, hatten nicht keine Symptome, aber hatten jetzt auch nicht Sachen, also hatten jetzt, waren jetzt ein bisschen heiser oder haben ein bisschen rumgehustet oder so. Ja. Okay. Und das kann ja im Endeffekt auch von anderen Dingen kommen. Also, keine Ahnung, vielleicht werden, also ich glaube da schon, dass mehr Leute damit rumlaufen, als sie denken, aber das sind dann sicherlich Leute, die nicht komplett überhaupt nichts davon haben, sondern halt eher Leute, die halt denken, sie hätten irgendwie nur Husten oder so, ne? Aber ja, keine Ahnung. Also, ja. Aber ist ja schön, dass sie sich, wo kommt das hier eigentlich her? Ist das, aus welchem Land ist das? Wissenschaftliche Publikation aus, glaub, aus England, ne, wenn da ACUK steht. Ja, England. Oder? Ja, also bezieht sich auf England und dass halt die Lockdown-Dinger und Massentests haram sind, weil eben asymptomatische Transmission laut dem Artikel eben kein großer Faktor darstellt. Das machen ja die Österreicher jetzt mit Massentests, ne? Und habt ihr mitgekriegt, wie sie das nennen? Freitesten. Und demnächst heißt es dann auch Freiimpfen. Gute Freiimpfungsgesetz. Geil, ne? Bisschen, also perfider geht es auch nicht mehr, ne? Ich meine, ich bin ja auch kein Fan von Corona, also keine Ahnung, aber. Nee, aber sowas muss ja auch nicht sein, ne? Das kommt der rosa Babyelefant, ja. Ja. Ich nenne ihn Linus, den Babyelefanten. COVID-19 reaches Antarctica, the last continent hit by the pandemic. Das war's doch schon. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich habe einfach nur an das Spiel denken müssen. Wie heißt das noch gleich? Da gibt's das Spiel auf Steam, wo man Virus... Plague, genau. Mhm. Und da ist es immer schwer, bestimmte einzelne Staaten zu erreichen. Antarktika ist da auch immer schwer zu erreichen und Covid hat's geschafft. Reaches everything. Da war da schon auf der ISS. Ich weiß noch, als es Island erreicht hatte, hieß es so, jetzt ist es vorbei, jetzt wird es die ganze Welt befallen. Das war so ein Symptom dafür, oder ja, Synonym dafür, dass es dann auch komplett rumgeht, das Virus. Ja, hier hat es einen kleinen Fauxpas gegeben von einer belgischen Ministerin. Und zwar, Moment, die hat im Endeffekt aus Versehen die Zahlen preisgegeben für die belgischen Lieferungen von Impfstoffen. Und da ging es halt auch um die Alternativen und die Preisangebote, die die Impfhersteller halt dem Land gegeben haben pro Dosis. Wenn du ein ganz bisschen runterscrollst, das ist ganz kurz, da ist eine kleine Liste von den Preisen. Einfach nur interessante Insider-Informationen, die da geleakt wurde, welche Impfstoffe quasi derzeit auf dem Markt verfügbar sind auf staatlicher Ebene und wie viel die Preise für die Staaten da sind. Ja, und da ist halt schon bemerkenswert, dass wir halt das von AstraZeneca haben mit 1,78 Euro und auf dem anderen Ende des Preisspektrums haben wir Moderna mit 18 US-Dollar. Ein Unternehmen, was du kriegst heutzutage. Ja, und weitere Unternehmen sind Johnson & Johnson mit 8,50 Euro. Sanofi, GlaxoSmithKline mit 7,56, tolle Zahl. BioNTech und Pfizer, 12 Euro. Das ist, Euro. Doch das ist ja das, was überall gepusht wird. Ne? Und CureVac für 10 Euro. 7,56 ist gut. Ja. Alle verstaatlichen und Schluss. Dann gibt es Gewinne an die Staaten ausschütten, damit die ihre Kosten wieder reinkriegen. Ja, habe ich gesagt. Seid alle stimmen jetzt. Aber das A study investigates effects of COVID-19 vaccine on male fertility. Scheinbar gibt es Reporte, dass du deine Fruchtbarkeit als Mann verlieren kannst durch die Impfung, aber bisher ist es nur eine Study, es ist nicht in Stein gemeißelt, man weiß noch nicht allzu viel drüber. Man muss es beobachten, bevor naja, man was. Soweit ich das hier verstanden habe, gibt es diese Leute hier, die das untersuchen wollen, aber festgestellt ist, glaube ich, noch nicht. Also man hat genügend Hinweise, dass man eine Truppe aufgestellt hat, um es zu untersuchen. Es gibt einen, der bezahlt, ja. Setz den Aluhut auf, Leute, die große Bevölkerungsreduktion. Ja, hier, ein Nebensatz. Egal, ob wir zahlen oder nicht. Ein Nebensatz noch zum vorigen Artikel, weil ich das nicht explizit gesagt habe. Aber hier, es gibt unterschiedliche Hersteller, die haben alle unterschiedliche Preise. Und die haben unterschiedliche Methodiken, wie diese Impfstoffe hergestellt werden. In den Nachrichten hören wir ja immer nur von den RNA, mRNA oder wie die das nennen. Diese gekühlten Dinger, ja, wo jetzt genau, das sind ja die, das ist ja das, was Moderna beispielsweise macht. Ja. Ich habe gelesen. Und es gibt halt unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Impfstoffe, die auch unterschiedliche Arten haben, gegen das Coronavirus vorzugehen. Und deswegen ist die Berichterstattung halt auch so seltsam, weil ja, hier haben wir einen Artikel, da geht es um den Impfstoff. Ja, um welchen Impfstoff geht es denn hier? Welchen von den 5 oder 6 oder 7? Das habe ich nicht nachgeguckt. Ja, aber das ist jetzt auch, es ist ja auch im Endeffekt egal, weil es halt, das ist halt der Punkt, den ich machen wollte. Es gibt so viele Impfstoffe, dass die Berichterstattung darüber einfach nur idiotisch ist im Moment, meiner Meinung nach. Das sieht so aus. Nachlesen ist schon aus dem, die Impfpflicht schon aus dem Programm. Eine Nachlese zur Coronavirus-Impfpflicht. Wer hat denn eingereicht? Ah, eine Nachlese zur Corona-Impfpflicht. Das war auch noch. Es ging mir in dem Artikel nicht um das, was geschrieben worden ist, sondern im Laufe der Diskussion meines vorherigen Beitrags wurde die angebliche Behauptung des Humangenetikers und Medizinethikers Wolfram Henn, Mitglied im Deutschen Ethikrat, diskutiert. Wer die Impfung verweigere, der soll im Krankheitsfall auch nicht behandelt werden. Wer solche Gerüchte verbreitet, der möge sie bitte erst einmal überprüfen. Scheinbar war das mit dem Ausspruch Mumpitz. Also es ging auf Twitter wahnsinnig rum, dass ein Ethiker meinte, wer keine Impfung bekommt, soll auch nicht behandelt werden. Ja, da ging so einiger Bullshit rum. Jesus würde sich impfen lassen, hieß es zum Beispiel. Ja. Das ist so geil. Ja gut, ich meine, dass man nicht behandelt wird, ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass ja weiterhin im Gesetzestext steht, dass halt nicht gegen den Willen geimpft werden darf. Ich paraphrasiere jetzt mal. Ja, also die körperliche Unversehrtheit darf nicht gegen den Willen des Patienten verletzt werden, was ja eine Impfung ist. Und da steht ja so ein Gesetz weiterhin drin. Das heißt, aber was auf der anderen Seite ja passiert, wie wir es in Amerika sehen und teilweise auch in Deutschland, dass Unternehmen, die Publikumsverkehr haben, wie Flughäfen, Bahnen, Messen, andere und auch andere berufliche Organisationen, die ja sowieso alles in Eigenregime anordnen dürfen, was sie wollen, sagen, ja, wir fordern dann, sobald das verfügbar ist, aber einen Nachweis, sonst können wir die Beschränkungen nicht zurücknehmen. Jetzt ganz abseits von den gesetzlichen Regeln sehen wir halt, dass die Unternehmen da quasi Fakten schaffen und da bin ich mal gespannt, wie weit die das treiben. Ja, da wird es dann hoffentlich irgendwie auch eine entsprechende Gegenbewegung geben. Das sind Leute, die Kunden abgreifen möchten und Firmen, die Kunden abgreifen möchten, die das alles dann so nicht möchten und so. Aber ja, das ist halt die Frage, ob der kommerzielle Druck da so stark sein wird, dass die Unternehmen auf diese Kundschaft nicht verzichten wollen oder ob die Kunden sich dem dann halt auch freudig ergeben. Ja, ja, wenn dann auch so ein Druck gemacht wird untereinander sozusagen, wenn sie das irgendwie hinkriegen, dass die Leute dann gegenseitig aufeinander aufpassen, dann könnte das vielleicht funktionieren, ja. Aber ist es denn ethisch, eine Kaste von Unberührbaren zu schaffen? Auf jeden Fall. Nein. Da gibt es dann irgendwann so eine schwebende Plattform, wo die ganzen Geimpften wohnen und die Normalos wohnen weiterhin auf dem Boden. Ja. Sowas. Ja, oder die müssen dann in Berlin wohnen oder Bielefeld, Osnabrück. Ja, oder man fängt erstmal im Krankenhaus an mit den ganzen Leuten oder so, mit den Mitarbeitern. Die erste Pflicht, Impfungen. Why I'm losing trust in the institutions. The CDC came scarily close to adopting a plan that would, according to its own models, have killed thousands of Americans. Ja, da gab es einen Social Justice Ethik, Heino, der meinte, man sollte zuerst die Frontarbeiter, also die Leute in den Altersheimen, die Mitarbeiter im Krankenhaus etc. pp., dass man zuerst die impfen sollte, bevor man die Alten impft. Und das würde halt viele Menschen das Leben kosten. Und die Erklärung, warum das denn so richtig ist, war, weil das halt soziale Gerechtigkeit wäre, weil halt Weiße ja inhärent viele Privilegien haben. Und es geht mir dabei gar nicht um diesen Fauxpas, den da soziale Gerechtigkeitsideologen geliefert haben, was sie ja ständig liefern und permanent machen und die Institutionen überall unterwandern, im Westen ungehindert seit Jahrzehnten und niemand kümmert sich wirklich drum. Mir geht es nicht darum, sondern darum, dass Yascha Mounk irgendwie dem Konsens hinterherhinkt, ein ganzes Stück, und erst dann auf den Zug aufspringt, wenn sich schon ein Konsens in der Gesellschaft gebildet hat, dass das eine schlechte Idee ist, und er dann plötzlich ankommt und sagt, hallo, ich bin intellektuell, ich bin eine Firebrand, ich bin klug, und dann Sachen raushaut, bei denen jeder schon sowieso den Kopf schüttelt. Und dann ankommt, wenn halt ein ordentlicher Intellektueller das halt schon vor 10 Jahren kritisiert hat. Ich bitte dich, das ist unsere Speerspitze. Es ist nicht unsere Speerspitze, es ist unser Schlusslicht. Das ist ja schon. Stumpf dann, ne, Speerspitze. Ja, ich wette mit euch, in 10 Jahren macht ihr dieselben Talking Points wie wir. Ich wette mit euch. Das ist Harambe. Hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ja, hier gibt es eine längere Rezension über ein Buch, das geschrieben wurde von, ich weiß gar nicht, wie die Frau heißt, aber eine Frau eben. Und die hat sich die Beschneidungsgeschichte mal vorgenommen, wie das denn jetzt technisch ist und überhaupt auch rechtlich und so weiter und vielleicht auch historisch, wie das denn bei den Mädchen gelaufen ist und bei den Jungs und dann auch eben entsprechend den Stand der Dinge und so weiter dargelegt. Das wollte ich mal empfehlen, eigentlich nur zum Lesen. Das war nämlich sehr interessant. Natürlich die ganzen rechtlichen Aufarbeitungen aus Deutschland. Wo das ja dann speziell erlaubt wurde, ein halbes Jahr später dann die entsprechende Verstümmelung bei Mädchen verboten wurde, explizit und so. Also da gibt es schon einige interessante Passagen drin. Ja, wie gesagt, ein Lesetipp, ne? Eigentlich. Ja, genau, ich habe es auch gelesen und das war ziemlich interessant auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, gut, sie ist dann auch zu dem Schluss gekommen, dass da nicht viele Unterschiede unbedingt sind, beziehungsweise dass es eben verschiedenste Formen der Beschneidung bei beiden Geschlechtern gegeben hat und gibt. Ja, und da mit schlimmer oder weniger schlimm zu argumentieren, irgendwie auch zynisch ist, ne? Sollte da Leuten nämlich nicht rumschnippeln. Der liebe Gott, ist ja angeblich perfekt so. Diese Dame hier hat bei Twitter geschrieben, wenn eine Frau dich anschuldigt, sie vergewaltigt zu haben, selbst wenn du es nicht gemacht hast, dann halt den Mund und akzeptiere die Anschuldigung. Frauen wurden systematisch unterdrückt seit Jahren. Und dass du ein bisschen was von deinen Freiheiten aufgibst, ist nicht zu vergleichen mit der Unterdrückung, die sie durch. Naja, sie schreibt da vor allem Years of your freedom. Also man soll anscheinend auch in den Knast gehen, wenn man es nicht gewesen ist. Aber das kann doch nur Satire sein, oder? Ja. Eigentlich. Also. Ernst nehmen kann man das so jemals nicht. Nein, ich bin mir absolut sicher, dass das ernst gemeint ist. Also von jemand, der sich wahnsinnig unterdrückt fühlt. Also das ist das typische Female Mindset. Ich bin unterdrückt. Ich sehe Männer, nur die obersten 10% der Gesellschaft, die unterdrücken mich. 90% der Männer sehe ich als Subhuman und deswegen komme ich mit irgendeiner komischen Theorie an, dass wenn ich jemandem das Leben zerstöre, dass das in Ordnung ist, weil ich bin ja unterdrückt. Also typischer Feminismus halt. Vor allem, dass das in irgendeiner Form auch für Gerechtigkeit sorgt oder für eine bessere Welt oder irgend sowas offensichtlich. Emily, ich würde mal den Kopfdoktor auf. Ja, ich habe auch schon Männer kennengelernt, die hatten so einen Hass auf die Welt und so eine Wut und so und wollten den und den schlagen oder weiß ich nicht, was sie, Polizei oder so. Ja, ich dachte, ja, der eine Polizist dir was Böses tut, dann ist der andere nicht, dann schlägst du dir nicht zurecht oder so. Das ist ein Quatsch, so ein Denken. Ideology of imperialist war has become indistinguishable from rhetoric of human rights. Review of a new study of liberal interventionism by Philip Conlife, James Foley, Cosmopolitan Dystopia, Why Empire Needs a Fascist Leftism. Ich habe das Buch leider noch nicht lesen können, aber einfach dieses Titbit, dieser Tweet, dieses Meme hat mir einfach so hat mich so beeindruckt, dass ich es euch mitbringen wollte. Ideology of Imperialist War, also die Ideologie des imperiellen Krieges, ist ununterscheidbar geworden von der Rhetorik von Menschenrechten. Und dazu gibt es eine Studie. Also der bellizistische Humanismus. Da habt ihr es zuerst gehört, bei den Weltraumwaffen. Cosmopolitan Dystopia, nicht schlecht. Pop will eat itself. Fascist leftism. Oh mein Gott. Was auch immer das ist. Ja, das hier ist eine Studie, die mich verwirrt hat. Also deutlich verwirrt. Evolutionär gesehen ist es so, dass bei komplexen Proteinstrukturen zum Teil mehr Komplexität erhalten wird, wie dass es evolutionär, also unter evolutionärem Druck notwendig ist. Man hat es bei der Erschaffung künstlicher Proteine hergestellt. Und also ich habe hier aus der Biologie eine Analogie für die Politik gezogen. Also superkomplexe, nutzlose Strukturen, die automatisch erschaffen werden, welche keinen evolutionären Vorteil bringen. Kulturmarxismus ist Entropie. Konservatismus versucht zu erhalten. Beides für sich genommen liegt falsch. Manche Strukturen taugen etwas, manche nicht. Und es ist schwer herauszufinden, welche sind. Deshalb ist Liberalismus so wichtig, der Spielraum einräumt für das Spiel des Lebens. Da habt ihr es. Biologie sagt, ihr sollt alle liberal werden. Hab ich da rausgelesen. Geile Schlussfolgerung. Okay. Schwenkt die gelben Fahnen. Ja, aber sag das mal der Witwe von Walter Lübcke. Ja. Hier wird ordentlich rumgemeckert. Es geht um die Produktivität unserer Zivilisation. Und zwar habe ich da ein Zitat rausgesucht. Ich muss nur schön schauen. Natürlich gibt es auch größere Aufgaben, die Investitionskraft des Gesamtstaates erfordern. Und wichtiger noch als Geld, seine raumordnerische, demokratisch legitimierte Hoheitsfunktion. Die Klimafestigkeit eines Landes entscheidet sich nicht im Sonderraum seiner großen Städte, sondern auf seiner Gesamtfläche, die größtenteils in ländlichen Gebieten oder kleinen und mittelstädtischen Räumen besteht. Hier geht es nicht um einige innovative Leuchtturmprojekte, sondern um eine scheinbar banale Aufgabe, die in Wahrheit ein wirklich dickes Brett ist. Das Leben in der Peripherie darf nicht erschwert werden, wie es zum Beispiel durch CO2-Verteuerung geschieht, die den komparativen Vorteil der Großstädte weiter steigert. Aber der Run auf die Großstädte, in denen heute die öffentlichen Einrichtungen mehr denn je zentralisiert sind, schwächt die Auseinandersetzung mit schwierigen Umweltbedingungen. Der Großstadt-Hype verleitet die Menschen dort zum Rückzug, wo diese Bedingungen praktisch aufgefangen werden müssen und können. Es ist kein Zufall, dass in den Großstädten nicht diese praktische Vernunft regiert, sondern die Hysterie und Hybris der Klimarettung. Diese Rettungspolitik wird auch nicht dadurch besser, dass sie nun durch soziale Maßnahmen ergänzt wird. Es geht um die Produktivität unserer Zivilisation und nicht um die Geldzahlung an Menschen, denen man im Zuge des CO2-Feldzugs den Arbeitsplatz zerstörte. Fand ich ein hervorragendes Zitat, hat mir sehr gefallen. Danke, Gerd Held. Ja, a breakthrough year for passwordless technology. Hier geht's um Microsoft. Microsoft hat vor einigen Jahren den Passwörtern den Kampf angesagt, weil sie meinen, dass Passwörter inhärent eine Sicherheitslücke sind, was ja nicht ganz falsch ist. Allerdings wollen sie jetzt im Endeffekt immer mehr Systeme etablieren, die automatische Authentifizierung durchführen. Das heißt im Endeffekt, du hast irgendein Gerät und dieses Gerät wird einmal authentifiziert und danach benutzt du es halt für alle Sachen. Das kann eine App auf deinem Smartphone sein, es kann ein Programm sein, was auf deinem Computer im Hintergrund läuft oder andere Sachen. Und ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch, weil das ist halt, du hast halt im Endeffekt auf deiner eigenen Seite einen Single Point of Failure. Ja, und im Endeffekt ist es ähnlich wie bei Passwortmanagern. Die können eine sehr große Erleichterung sein, aber was passiert, wenn du das Passwort für den Passwortmanager verlierst? Ja, aber ganz so habe ich das nicht verstanden. Du hast auf einmal ein riesiges Problem. Authentication failed. Ja, und wir reden jetzt ja auch in dem Kontext nicht nur von Passwörtern, was die Computersachen angeht, sondern von quasi allem, weil ja perspektivisch alles immer weiter digital wird. Ja, sei es ich meine, Einkäufe sind natürlich ein sehr einfaches Beispiel, das, was ja jetzt schon so ist, aber auch alle behördlichen Sachen werden ja perspektivisch bald elektronisch abgewickelt werden und ja, alle möglichen Sachen. So, ja, und wie gesagt, ich finde das einfach sehr schlecht, dass man da, ich finde den Ansatz der Einfachheit überzeugend, den Ansatz der Sicherheit finde ich nicht überzeugend, ja, weil wenn die Leute einfach nicht für ihre persönliche Passwortsicherheit sorgen, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, ja, und Leute, die das machen, die werden dann Leuten, die da irgendwas Böses wollen, auch andere Angriffsvektoren liefern, außer die Passwörter, deswegen ist das auch ein falsches Sicherheitsgefühl, wird dadurch vermittelt, meiner Meinung nach. Und ja, das sind meine Kritikpunkte an dieser ganzen Sache. Vielleicht seht ihr das ja anders. Ja, ich habe vor allen Dingen die Sache ganz anders verstanden. Nämlich so, dass es hier um statt Passwörter um diese sogenannten Keys geht. Also, dass du das, also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Webserver hast oder so, den du mit SSH betreust, dann kannst du das einrichten, dass das mit einem Passwort geht. Und du kannst es einrichten, dass es mit so einem Key geht. Und dieser Key ist halt im Regelfall relativ lang, weil man den ja auch nicht eingibt. Den hast du dann als Datei bei dir. Oder als Hardware-Key, ja. Oder als Hardware-Key. Und damit kannst du dich dann da halt eben authentifizieren. Und das ist auf jeden Fall sicherer als ein Kennwort, weil ein Kennwort im Regelfall wesentlich kürzer sein wird. Es ist aber ja, gut, trotzdem ist, im Endeffekt, es ist trotzdem es halt irgendeine Zeichenfolge. Wo es sinnvoll ist. Ja, aber wir reden hier auch über den Einsatz für Privatpersonen im Alltag. Das ist, ja, aber diese Keys sind auf jeden Fall Kennwörtern überlegen. Das kann man ganz klar so sagen. Einfach dadurch, dass sie halt länger sind. Selbst wenn du das, wenn du jetzt den Key genau wie ein Kennwort halt nicht gut aufhebst, also ne, wenn du den jetzt, keine Ahnung, in deinen Shareholder packst oder so, in einem unverschlüsselten WLAN oder keine Ahnung was. Da braucht der Hacker schon eine Viertelstunde zum Eintippen oder na, so. Naja, das läuft ja dann direkt über die Datei, ne, aber also der müsste dann auf einem air-gapped Computer quasi sein, dass da keiner Zugriff drauf hat. Hm? Auf jeden Fall ist es schon allein durch die Länge dem Passwort halt überlegen. Ne? Und diese ganzen Variationen, dass du bei dem Passwort ja auch irgendwas brauchst, was in deinen Schädel reingeht im Regelfall. Oder du musst es halt irgendwo dann abspeichern. Ja, also das mit den Keys ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber den Kennwörtern. Und man kann bestimmte Sachen sehe ich da ja auch außerdem ein. Außerdem kannst du deinen meine Key... Meine Kritikpunkte habe ich ja gesagt, da geht es ja nicht. Pass auf, du kannst auch deinen Key auch noch mit einem Kennwort einer sogenannten Passphrase versehen und das ist auch definitiv zu empfehlen, weil dann können die Leute, selbst wenn sie sich den Key dann halt geklaut haben und selbst wenn die Passphrase, die du darauf hast, jetzt nicht so viele Varianten hat, wie vielleicht Kennwörter, die du hast oder so, sondern irgendwas, was du dir leichter merken kannst, aber trotzdem ein bisschen komplexer ist, dann ist das ja immer noch besser, weil selbst wenn jetzt jemand dieses Kennwort hat, hat er immer noch nicht den Key und wenn jemand den Key hat, hat er noch nicht das Kennwort und so ist es halt eben auch wieder besser. Also ja, und auch für irgendwelche Brute-Force-Geschichten und so durch die Variation. Also der Tod des Passworts ist auf jeden Fall nur zu begrüßen, meine ich damit nur. Ja, also wenn du in irgendwelchen Unternehmen sensible Bereiche hast, wo halt die Angestellten nur mit Spezialberechtigung reingehen oder sowas, sind solche Systeme natürlich super. Aber nochmal im Alltag für die Normalbürger sowas zu machen, da halte ich nicht persönlich viel von. Für Spezialisten natürlich immer gern. Ja, AirFi, Generating Covert Wi-Fi Signals from Air-Gapped Computers. Ja, da hat man jetzt im Endeffekt eine technische Möglichkeit gefunden, dass man in bestimmten RAM-Chips quasi, wenn man Computer kompromittiert auf eine gewisse Art und Weise, kann man die dazu bringen, dass quasi über WLAN lesbare Signale über die RAM-Chips von den Computern gesendet werden und kann so Zugriff quasi auf auch Computer, die nur entweder an gar kein Netzwerk angeschlossen sind oder nur an ein Intranet angeschlossen sind und gar keine physische oder Netzwerkverbindung zu anderen Computern haben, quasi infiltrieren. Faszinierend. Ja, Memory Bus ist aber komplizierter. Und das ist jetzt, man kann jetzt nicht mit den Geräten rumlaufen und einfach das machen, aber es geht einfach um eine technische Möglichkeit, die sehr faszinierend ist. Ja. Memory Bus ist aber, glaube ich, was anderes als der Chip. Und ja, ich fand es ein bisschen schwierig zu verstehen, auf jeden Fall, was sie jetzt genau damit tun. Mhm. Naja, wenn sie wirklich eine Netzwerkverbindung mit dem RAM-Chip herstellen, das finde ich schon nicht schlecht. Nee, Memory Bus ist was anderes. Also, aber ja, irgendwas sind WLAN. Du hast den Prozessor, den Memory Controller und die Databases. Ich gucke gerade hier dieses Schaubild dazu an. Und ja, die Technik entzieht sich mir auch, aber es ist halt sehr interessant, ja, dass man dieses Signal quasi auffangen kann mit WLAN. Ja. Und aus einem AirGap-Computer einen nicht mehr AirGap-Computer machen kann. Das ist schon ziemlich bedenklich, weil AirGaps sind eine sehr sinnvolle Sicherheitsmaßnahme, meiner Meinung nach. Ich lese hier Dinge, die mir nicht gefallen. Wer hat das eingereicht? Ich. Oh Gott. Ja, der Markt, wie wir ihn kennen, funktioniert nicht mehr, sagt RWE-Chef, wie heißt er? Schmidt oder so, glaube ich. Und führt das auch aus in dem Artikel, in dem Interview, das er der Welt gegeben hat. Das finde ich doch ganz interessant. Und ja, sie bauen eben ab. Ne? Sie bauen zurück, sie bauen ab und alles ist ja auch, wie die Politik das will. Der Schmidt oder Schmitz, der sieht das ganz locker offensichtlich, weil sie haben ja auch andere Märkte, wo sie investieren können. Dann gehen sie eben ins Ausland und bauen da halt ihre. Es geht ja halt eben komplett um dieses ganze Energiethema. Und was ich vor allen Dingen interessant fand, war diese Aussage von ihm, wo er so sagt quasi, ja, wir wissen ja nicht, was wir mit Kraftwerken jetzt irgendwie in Deutschland machen können, wegen dieser ganzen Unsicherheit, diesem ganzen Hü und Hott und diesem ganzen Zeug. Und deswegen machen wir jetzt halt nichts mehr. Und das ist, glaube ich, das, was man auf jeden Fall hiervon mitnehmen sollte. Na, also. Ja, es war ja so zum Beispiel, dass jetzt, ich weiß nicht, ob RWE da auch betroffen war, aber dass diese Abschaltung der Atomkraftwerke oder so. Braunkohle. Er spricht hier Braunkohle an. Ja. Und ja, ich meine, da ging es ja auch um eine Entschädigung oder so. Es werden ja eben dann ja, die Staaten da Verträge gemacht, dass man ja da eben nicht. Geld dran verdienen kann an dem Zeug. Das sagt er ja, das wäre alles in Ordnung quasi. Ne? Also das scheint ja wohl vernünftig gelaufen zu sein, zumindest aus seiner Sicht. Ja, und dann bauen sie irgendwelche Parks nördlich von Helgoland und so und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und ein Drittel oder sowas. Investieren sie ja auch noch in Deutschland, meint er irgendwie. Aber ich fand es auf jeden Fall, dass er sagt so, ja, wir können keine Kraftwerke mehr bauen, weil wir nicht wissen, ob wir irgendwas daran verdienen. Genau. Warum bauen sie so wenig Kraftwerke? Ja, weil nicht sicher ist, ob wir was daran verdienen. Ne? Da können wir nicht investieren. Ja, und das war schon eine ziemlich üble Aussage. Ne? Ich denke mal, das wird auch in einigen Umländern so sein, nahe europäische Länder, aber in Deutschland auf jeden Fall ganz besonders. Ne? Weil wir das auch ganz besonders forcieren, dass sie das ausschalten. Ja, und ein Speicherkonzept ist nach wie vor nicht so richtig in Sicht. Ne? Juhu, es ist geschafft. Der Brexit ist ja abgeschlossen, so mehr oder weniger. Und ja, es hat ja jetzt noch eine letzte Hauruck-Sitzung gegeben, wo nochmal. Wer darf denn jetzt wo angeln, genau? Bitte? Wer darf denn jetzt wo angeln? Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die nächsten 5 Jahre 25% der Erträge, die von europäischen Fischereiflotten gefischt werden, an Großbritannien zurück überwiesen werden müssen als Geld. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist ja halt auch eine extreme Detailfrage. Ich habe es ja schon, wie gesagt, die ganzen Sachen sind ausgehämmert worden. Es sind nur 2, 3 Sachen, die mehr symbolischen Charakter haben als wirklich grundlegende Sachen, die der ganzen Sache im Weg stehen. Es ist halt ein ziemlich großes Theater halt gewesen. Fakt ist, Großbritannien ist aus der EU jetzt ausgetreten und ist politisch souverän. Es wird da jetzt zwar ein neuer Rat quasi eingerichtet. Wie heißt er nochmal? Ein Partnerschaftsrat oder sowas, ich weiß es nicht genau. Der von EU-Mitgliedern und Großbritannien besetzt wird, die halt über die Einhaltung dieses Vertrages quasi wachen. Das ist bei normalen Handelsverträgen relativ unüblich. Das ist quasi nochmal so ein eine Geste von Großbritannien Richtung der Europäischen Union. Ja gut, hier wir entziehen uns zwar der politischen Kontrolle durch euch, aber nicht komplett, sondern ihr dürft da trotzdem noch mitreden. Also es verändert sich halt nichts im Endeffekt, ja. Großartig, ja. Ob die Fischereiflotten jetzt in großbritannischen Gewässern fischen dürfen oder ob jetzt quasi Studenten, die nach Großbritannien gehen, halt kein Erasmus-Stipendium mehr bekommen, sondern irgendein anderes Stipendium, was dann halt einen anderen Namen hat. Ja, nur dass wieder Zölle greifen oder was? Ja, ich meine, diese ganzen Zölle und diese ganzen Sachen, ich habe es ja schon gesagt, das ist ja alles, entweder haben die Unternehmen sich schon umgestellt oder die Sachen sind schon in anderen Nebenverhandlungen quasi geklärt gewesen. Und teilweise ist es wahrscheinlich auch nur so ein Spiel. Das ist jetzt im Endeffekt nochmal eine große Rahmenvereinbarung, wo die ganzen Sachen nochmal festgeklopft werden. Das Dokument ist überlang. Ja, also ich werde mir das nicht durchlesen. Ja, das interessiert mich so sehr auch nicht. Aber ja, im Endeffekt ändert sich nichts, außer dass Großbritannien jetzt halt nicht mehr an die Regierungsgewalt der von Europa gekoppelt ist und halt auch nicht mehr an den Europäischen Gerichtshof und nicht mehr an Handelsverträge, die Europäische Union mit anderen Leuten schließt. Und Großbritannien darf halt alleine Handelsverträge wieder abschließen und peng. Ja, und was verändert sich großartig? Nicht viel. Man darf jetzt sogar wieder die Tiere mitnehmen, wenn man reist. Juhu. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Wir haben ja die Bilder gesehen mit den LKWs, die da nach Großbritannien wollten und von Großbritannien raus wollten. Das war ja dramatische Szenen. Ich weiß jetzt nicht, hatte halt eine gewisse Theatralik, dass das stattgefunden hat, genau wo diese Verhandlungen da zum Schluss waren. Und ja. Gut. So viel zu Brexit. Und die Sache muss noch ratifiziert werden von den ganzen Mitgliedstaaten. Das heißt, die Leute können immer noch sagen, nö, das wollen wir doch nicht. Das kann immer noch passieren, wir kennen die EU, ja. Und allerdings greift der Vertrag ab dem 31., wann die Übergangsfrist ausläuft, beziehungsweise ab dem 1., bis zum 28. Februar, auch wenn die Staaten nicht zustimmen. Also wer weiß, vielleicht kommt da doch noch mal was. Aber theoretisch ist Brexit jetzt zu Ende. Theoretisch. Ich sag's nur, ich erwarte da eigentlich nicht mehr viel, aber die theoretische Möglichkeit besteht, darum habe ich es nochmal erwähnt, der Vollständigkeit halber. Zustandsberichte oder sowas werden sicher noch kommen, aber sonst ja, ist das endlich vorbei. Ne, Quatsch. Ja, ein weiteres Freihandelsabkommen, das EU-China Comprehensive Agreement on Investment. Es geht im Endeffekt darum, dass die Europäische Union ja schon einige Handelsverträge mit China geschlossen hat, aber die wollen das halt auch alles in ein großes Comprehensive Framework einbetten. Und im Endeffekt geht es darum, dass halt es immer noch sehr viele Bereiche gibt, wo Europa auf Welthandelsorganisationszollniveau mit China Handel treiben. Und was nichts anderes heißt, als dass es halt noch Sektoren gibt, wo noch keine separaten Handelsabkommen geschlossen wurden. Und deswegen will man jetzt ein großes Abkommen quasi nochmal machen. Und es geht im Kern für die Europäische Union geht es um zwei wichtige Sachen. Und zwar einmal den Zugang zum Markt, ja, den Investor Access, ja, dass die bis jetzt ist es ja im Endeffekt so, wenn du in China investieren willst, dann kannst du keinen, als ausländischer Investor, dann kannst du kein Unternehmen in China gründen, sondern du musst den Chinesen suchen und der Chinese, der gründet das Unternehmen und du hast dann 49% an dem Unternehmen in China. Das sind ja diese Joint Ventures, die vom Staat vorgeschrieben sind. So, und die Europäische Union möchte halt in diesen Handel mit diesem Handelsvertrag das abbauen. So. Was interessant wäre, dann hätte nämlich die Europäische Union eine privilegierte Position gegenüber anderen Handelspartnern, wie Amerika oder so. Das ist interessant, ob das durchkommt, weil die Verhandlungen dazu, die laufen jetzt auch gerade im Hintergrund und die Chinesen haben signalisiert, dass sie quasi bereit sind, dieses Abkommen abzuschließen. Was ich jetzt hier zeige, das ist die Verhandlungsposition von der Europäischen Union. Also das ist, was die Europäische Union aus diesem Vertrag will. Das heißt nicht, dass alles in diesem Vertrag dann später drinsteht. Ist klar, ne? Und der Punkt ist der, dass es geht weiterhin um die The agreement should ensure that our companies compete on equal footing when operating in China. In other words, measures requiring investors to behave in a certain way or to achieve certain outcomes, including those leading to forced technology transfer, das soll nicht mehr stattfinden. So, das ist ja der zweite Punkt, dass man nicht nur ein Minderheiteninvestor in seiner eigenen Firma in China sein darf, nur, sondern dass man halt auch die Patente rausrücken muss und bestimmte Fertigungsprozesse, die man vielleicht lieber geheim halten will, in China offenlegen muss, teilweise gegenüber dem Staat. Ja, was dann damit passiert, es ist halt ein Albtraum für die Intellectual Property Rights. Und da ist die Europäische Union ja ein großer Player drin, was das angeht. Ja. Und deswegen geht es als nächstes darum, dass man halt die Patente besser schützt. Ja, klar, transparente und objektive Licensing Procedures, ja, die internationale Gültigkeit haben. Und dann geht es noch darum, dass bestimmte Arbeitsschutzstandards eingehalten werden muss. Weil es wäre ja eine Schande, wenn die Joint Ventures oder die Zuliefererfirmen dann irgendwie negative Schlagzeilen für die schönen europäischen Unternehmen machen würden, ne? Das wär ganz, ganz schade, ne? Obwohl es ja am laufenden Band passiert. Und Umweltschutzmaßnahmen, und das ist mehr oder weniger ein Feigenblatt. Die letzten beiden Punkte, die Arbeitsschutzmaßnahmen und die Umweltschutzmaßnahmen, waren auch das Einzige, was China mehr oder weniger kritisiert hat und gesagt hat, so, das sind Punkte, auf die wir nicht unbedingt direkt eingehen wollen. Wie ihr merkt, von Menschenrechten oder irgendwie sowas, gar nichts. Ja, wunderbar, Freihandelsabkommen mal wieder. Und hier habe ich den falschen Link eingereicht, allerdings ist das egal, das ist das Paper dazu. Hier geht es im Endeffekt darum, dass auf dem Finanzmarkt ja sehr viele Umbrüche derzeit passieren und auf dem alten, noch etablierten Finanzmarkt die Kreditvergabekriterien für Banken ja immer wieder angepasst werden, alle paar Jahre. Und für die nächste Anpassung ist quasi angedacht, dass man erstmal einen gesetzlichen Rahmen dafür schafft, dass es überhaupt möglich ist, dass man persönliche Datenspuren, sowas wie ja, die Browser-History, die ihr habt, ja, die Chronik von den Webseiten, die ihr angeguckt habt, oder E-Mail-Verkehr teilweise auch, oder andere öffentliche Quellen, neben den normalen Auskunftteilen, wie die Schufa beispielsweise halt für Kredit Ratings, Erstellungen und Kreditgewährungen nutzen darf. Das ist ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und in die Datenschutzrechte, und das ist ein absolutes Tabu eigentlich immer gewesen. Aber wie es halt so ist mit so vielen Dingen im Moment, Corona schafft ein Fenster, um bestimmte Sachen mal einfach aufs Trapez zu bringen und durchzudrücken, und der Internationale Währungsfonds ist ja bekannt für seine leitende Position, wenn es um solche internationalen Frameworks geht. Im Endeffekt wurde das auch mit der Bank für internationalen Zahlungsverkehr zusammengemacht. Das heißt, quasi die Oberregulierer haben schon gesagt, ja, ich stimme schon zu, wir finden das schon gut, sehen da keinerlei Probleme. Es wird explizit mehrfach auch erwähnt, dass halt das the biggest obstacle to overcome sind halt die Data Privacy Rights, die ja in der Europäischen Union relativ stark sind. Und was ich auch noch ganz interessant fand, weil ich das persönlich auch noch nicht so auf dem Radar hatte, in Amerika ist es wohl schon so, dass solche Systeme teilweise schon in Benutzung sind. Dass Banken in Amerika schon Daten quasi von Datenhändlern über ihre Kunden kaufen, wo teilweise halt auch Browser-Histories oder sowas drin sind. Da frage ich mich, wo kriegen die diese Daten her? Aber interessant. Interessant. Ja, also löscht eure Browser-History. Ja, Swedish social democracy creating its own gravediggers from Meitner's 1993 registered essay on the many reasons why the Swedish model failed. Ironically, a few of them have expanded thanks to the social democratic policies. Thus, Tetra Pak, the worldwide packing industry, had its own origins in the Swedish agrarian regulation system, which permitted the dairy industry to act as a monopoly, thus guaranteeing the use of the company's milk pack by all Swedish households. IKEA had its domestic basis in furnishing the millions of apartments which were built as part of the social housing programs in the 1950s and 1960s. Domestic mass consumption has been the precondition for many Swedish firms which moved out from the country as their home market became too small. They are products of the national Swedish welfare model, but act as ungrateful internationalists. Swedish capital, liberated from all legal restrictions, is moving out of Sweden to get closer to foreign markets or simply to find cheaper labor, and a resulting loss of jobs in manufacturing industries. Da habt ihr's. Schweden ist furchtbar. So wie immer. Schweden, buh. Ach, Allah. Einwanderung ist keine Gutmenschenmacherei. Den habe ich, glaube ich, nicht gehört. Zukunftspolitik. Da geht es darum, dass einige Grüne und ich glaube auch SPD-Leute den Klimawandel als Asylgrund einführen möchten. Ja, und der Mann hier, der argumentiert dagegen. Nee. Der Mann hier, der vergleicht das mit den Iren in Amerika. Wegen dem, die hatten da dieses Potato Famine, also diese Kartoffelknappheit mit Pilzbefall. Ja, er sagte, dass das ja dann aber auch heute keine anerkennbaren Asylanten wären, sozusagen, sondern eben ja, Flüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, aber das will er ja halt eben dann so haben, dass quasi, also er zieht ja diese Parallele nicht, damit er sagt, und das ist schlecht oder so, sondern er zieht das ja, weil er damit ja quasi sagen will, damals bei den Iren hat das ja auch prima funktioniert und da gab es auch, er sagte ja auch, es gab alle möglichen Vorurteile gegen die, unter anderem auch, dass irgendwie die katholischen, dass die katholischen irgendwelche Leute aus dem Kloster irgendwelche Frauen vergewaltigen würden und so ein Zeug. Das ist natürlich auch eine Anspielung auf irgendwelche nordafrikanischen Intensivzäter oder so. Er meint halt, das wäre damals die Schiss über die Iren gewesen, was ja auch sein kann. Aber so richtig sehe ich da diesen Zusammenhang nicht, zumal man auch schon alleine wieder sagen muss, alleine von den ganzen Größen, von denen wir hier sprechen, Amerika ist halt ein Riesenland, war damals noch ein viel leereres Land, als es heute noch ist. Ja, das stimmt natürlich. Und Deutschland ist halt eben ein relativ kleines Land. Und ja, oder Europa generell ist auch viel dichter besiedelt, als Amerika damals war. Und Amerika hatte ja insofern auch nicht diese Hochkultur so gehabt, wie sie Europa jetzt hat. Um, wo man da dann irgendwelche Leute rein integrieren muss. Und dann ist es ja auch noch so, selbst wenn die da später, die Protestanten in Amerika, irgendwelche Vorurteile gegen die Katholiken da hatten und meinten, die wollen irgendwie den Papst in Amerika an die Macht bringen oder so, was ja auch Sachen, dieses Katholiken-Protestanten-Ding war damals ja auch nicht so lange her, dass es in europäischen Großstädten da alle Nase lang hin und her ist, zwischen diesen beiden Machtfraktionen gab. Aber auch dann sind es halt im Endeffekt ja immer noch irgendwie Christen beides, ne? Also die sich halt noch leichter auf einen Humbug irgendwie einigen können. Und ich wage es zu zweifeln, dass es mit Afrikanern in Europa konfliktfrei dann ausgehen wird. Also dieser Vergleich hinkt meines Erachtens nach sehr stark, aber er zieht ihn halt. Und meint dann so nach dem Motto, ja, weil das damals sich ja die Leute dahin gerettet haben, weil sie da nichts zu essen hatten, dass ja in Zukunft dann, wenn die, oder jetzt schon, wenn wegen Klimawandel und so andere Leute auch nichts zu essen haben, dass die ja dann in den Westen dann auswandern müssen. Ja, dass jemand vor der Tür steht, das ist erwartbar so ungefähr. Das ist möglicherweise, ja. Aber ja, ich meine, die Leute werden auch schlechter ernährt werden können, wenn sie immer mehr werden, sozusagen. Ne? Das ist sicher auch ein Problem. Man muss auch dafür sorgen, dass da eben genug angebaut wird oder so. Ach so. Hier ist ein Türke aus Deutschland ausgewiesen worden. Die Abschiebung einer türkischen Kleinfamilie aus Hessen wird auch in der Türkei diskutiert. Aber ganz anders als in Deutschland. Mit Hohn und Spott kommentieren Türken in den sozialen Medien, dass sich der abgeschobene Familienvater Mahmut Akyüz als verfolgter Anhänger von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan präsentiert, aber so schnell wie möglich wieder nach Deutschland zurück will. Ja, und da wird er eben ausgelacht sozusagen. Das finde ich ganz witzig, die Geschichte. Manche Türken nervt es schon länger, dass Landsleute in Deutschland von hohen Löhnen und dem Rechtsstaat dort profitieren, aus sicherer Entfernung aber das Erdogan-Regime unterstützen. Ja, ich glaube immer noch, dass die Zahl etwas überschätzt ist, weil bei dieser Wahl ja relativ viele wohl für Erdogan gewählt haben, aber nur ein kleiner Anteil der Leute überhaupt gewählt haben. Aber trotzdem ist das irgendwie nicht so richtig schlau von ihm. Akyüz war Anfang Dezember mit seiner sechsköpfigen Familie aus dem hessischen Sontra in die Türkei abgeschoben worden, weil ihre Duldung abgelaufen war. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das gibt für Türken. Akyüz lebte nach eigenen Angaben mehr als 30 Jahre lang in der Bundesrepublik. Seine Kinder sind demnach in Deutschland geboren und können kein Türkisch. Ja. Jetzt müssen die aber in der Türkei leben. Ne? Tja, so ist das. Ist ja kein EU-Land. Ne? Eine Geschichte aus dem wahren Leben. The Revolutionary Guards are poised to take over Iran. Muss ich kurz meine Notizen raussuchen, einen Augenblick. Können sich nur um Stunden handeln. Im Iran haben sie halt viele Milizen und sozusagen eine ständige, permanente Form der Politik ist, Milizen aufzustellen. Und das hat halt auch immer ein Blowback, also halt Rückkopplungseffekte. Iran's upcoming presidential election is widely expected to herald the return of hardliners to power. The reformists have lost most of their social capital and their standing, but 2021 will not mark the end of politics in Iran. On the contrary, it will only add a new chapter to an open-ended book. The conflict amongst Iran's political elites has existed since the founding of the Islamic Republic and will continue to produce opportunities for change even of a kind in a manner that may appeal to neither the opposition nor the ruling elites. The IRGC, also the Revolutionsgarde, may crave control, but it may not be pleased with the results. Sehr lesenswerter Artikel. Gibt's gerade for free bei Foreign Affairs, gute Zeitung, die lese ich immer sehr gern. Nicht unbedingt, weil alles stimmt, was drin steht, sondern weil die Eliten in Deutschland und USA diese Zeitung lesen und ihr dann wisst, was die Elite so denkt. Eine kurze Frage. Die Revolutionären Garden, sind die nicht loyal zum Khomeini? Doch, die sind loyal. Aber die haben halt auch ihre eigene Agenda. Oder Khamenei? Okay. Ja, aber wollen die Religiosität absetzen? Und durch eine Militärdiktatur ersetzen? Soll man das so verstehen? Ja, genau. Wäre, was den Iran angeht, nicht mal unbedingt ein Rückschritt, leider. Ich glaube nicht, dass die Revolutionsgarden, also die sind nach dem Revolutionären hier Umsturz durch Khomeini benannt. Ich glaube, es sind knallharte Islamisten. Ich glaube, es ist eher ein Machtkampf. Sind sie auch, aber wie gesagt, deswegen frage ich. Durch die Idee, dass du immer wieder neue Faktionen schaffst, hast du auch einen Haufen Säkuläre, die sich in militante Gruppen flüchten. Also ich meine, wie gesagt, ich will das jetzt wirklich nicht zu positiv konnotieren, ja. Aber die Möglichkeit, dass du einen militärischen Führer hast, der in den Revolutionsgarden sehr viel Macht und sehr viel Loyalität hinter sich zusammen gebaut hat, ja, und dann vielleicht auch noch von gewissen ausländischen Förderern gefördert wird, dass der dann quasi die Macht im Land übernimmt oder sowas, das wäre nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen würden. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, was das in Iran betrifft, wäre es tatsächlich nicht ein Rückschritt. The world China wants, how power will and won't reshape Chinese ambitions. The key elements of China's ideological mixture, Marxism-Leninism, traditional thought, historical analogy and economic success have largely eclipsed the always limited powers of Western liberalism to influence how the CCP sees the world. But China's global future depends on how it can successfully recombine the other aspects of its ACGT model. At the moment, Chinese authoritarianism threatens to limit Beijing's ability to create a plausible new form of global order. Chinese power today is a protean dynamic force formed by the nexus of authoritarianism, consumerism, global ambitions, and technology. Call it the ACGT model. With the same initials as the nucleates in the DNA, these strands of Chinese power combine and recombine to form China's modern political identity and approach to the rest of the world. Guter Artikel, lesenswert, wie gesagt, Foreign Affairs, viele Eliten lesen das, wenn ihr wissen wollt, was die Elite in Sachen Auslandspolitik so denkt, ja, da entlang. Beijing's ransacked data as US sources went dark in China. The Obama administration increased scrutiny of the Chinese telecommunications giant CTE, helped catalyze this process, the source said. Part of the material that was obtained within that investigation provided a breadcrumb to trail to... Abel, kannst du mal bitte auf Deutsch sagen, worum es geht? Ich habe den Faden verloren. Ein Haufen CIA-Leute wurden in China umgebracht. China hat einen Haufen Informationen aus den USA abgegriffen. Oh. Unter Präsident Trump ist das rückgängig gemacht worden und die Stimmung zwischen den beiden Leviathans ist angespannt. Das wäre so der Gist. Das habe ich verstanden. Ist ja das, was ich vorher auch gesagt habe. Unter Obama noch ist quasi das gesamte CIA-Netzwerk an Informanten und Agenten in China enttarnt worden durch einen Verräter in den eigenen Reihen im Endeffekt. Und seitdem sind die Geheimdienstkapazitäten von Amerika in China etwas begrenzter, als sie normalerweise der Fall sind. Und die haben halt immer wieder jetzt neu alles aufgebaut. Und ich hatte ja schon gesagt, dass diese Sache mit den Daten über die ganzen chinesischen Agenten, die in Amerikas Unternehmen und in europäischen Unternehmen tätig sind, ich nenne sie jetzt einfach mal so, dass das ja auch so eine Art Retourkutsche von der CIA vielleicht gewesen sein könnte. Also das ist schon interessant, diese Geheimdienstkriege. Ja, die Geschichte der Welt ist eine Geschichte der Kriege der Geheimdienste. Rand Commentary Highlights from 2020 ist einfach nur eine Highlights-Liste von nicen Blog-Einträgen, die man von Rand kennen sollte. Rand Corporation ist auch wieder so ein Elitending. Ist gut, wenn man das kennt. Man kann dann die Realität ein bisschen voraussagen. Nicht allzu viel, aber so ein bisschen. Also geht um Corona, um Biden, um dass die Welt too interconnected to fail ist und rassische Unruhen und Terror und alles, was so Rang und Namen hat, sind sehr gute Artikel, ist empfehlenswert. Bitte lest das, bildet euch, lest mehr. Nehmt euch für 2021 vor, mehr zu lesen und abzunehmen. Macht das. Miete pro Kopf vor allem. Ich höre, das ist im Moment noch kostenlos, oder? Ja, das ist noch kostenlos auf Amazon als Weihnachtsgeschenk von mir an euch. Und Miete pro Kopf. Morgen. Ja, boah. China's conducting biological tests to create super soldiers, US Spy Chief says. Ja, nichts Neues. Aber ich wollte es nur erwähnt haben. Da habt ihr es. China geht andere Wege wie wir. Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall gut. Und dann hat er noch dabei gesagt, also Bushido hat gesagt, zu Hause hat die Frau die Hosen an, vor Gericht hat er das gesagt. Und da braucht man gar keiner lachen, obwohl ja einige gedacht haben, das ist doch bei allen so. Ja, da ist möglicherweise ein bisschen was dran, dachte ja, ich. Ja, so. Laut diesem Artikel hier vom Musikexpress hat seine Frau Anna-Maria, ist so gar nicht... Dass der verheiratet ist, hat er mit Anna Maria irgendwie sich mit dem Clan-Chef da angelegt, nachdem er sich mit dem angelegt hat. Und mit dem Abu Chaka oder wie er heißt, genau. Ja, genau, Arafat, Abu Chaka. Ja. Ja, Chaka, wo ist die Goldmünze? Oder was ein anderer? Weiß nicht. Sagt mir nichts. Die Goldmünze, oh, die 100 ja. Kilo Goldmünze, die sie geklaut haben, wurde auch so klar an ihre Schuld angeblich. Ja, der Bushido mal ein paar wahre Worte gesprochen. Mir ist hier was über den Wicht gelaufen. Und zwar habe ich aus dem österreichischen Parlament geguckt, den Kickl, der ist ja von der FPÖ, und der hat dem Kanzler vorgeworfen, dass er gerne die Richtlinienkompetenz hätte, wie sie die Bundeskanzlerin auch hat. Da habe ich mich gefragt, was ist denn die Richtlinienkompetenz? Und wieso behauptet der Kickl, das wäre ein Machtinstrument oder so? Ne? Und dann habe ich mich da ein bisschen auf den Weg gemacht und habe danach gesucht. Und das findet man natürlich auch. Die Richtlinienkompetenz sagt eben, dass die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler bestimmte Dinge eben so entscheiden kann. Natürlich innerhalb der Rechts, also rechtsverbindlich und innerhalb der Gesetze und so weiter. Aber ja, es gibt schon eine gewisse, wie soll man sagen, einen gewissen eigenen Spielraum für den Kanzler selber. Das ist eben in Österreich nicht der Fall. Das ist auch bekannt als Kanzlerprinzip oder so und wurde von vielen Kanzlern ja sozusagen abgelehnt, die eben mehr auf Konsens gesetzt haben oder so. Aber ich denke mal, das ist im Endeffekt die Begründung dafür, dass so eine Truppe wie die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin eben so die Entscheidungen treffen können. Ja, dass sie eben da die Richtlinien vorgeben sozusagen. Für den Ministerpräsidenten gibt es ein ähnliches Gesetz. Und ich hatte so ein ganz bisschen den kritischen Gedanken, dass man das vielleicht auch Führerprinzip nennen kann, aber ich will es mal nicht übertreiben mit der Kritik sozusagen. Ja, das ist aber auf jeden Fall die sozusagen der Hintergrund, dass es diese Runde gibt und dass sie auch das so machen können. Ne? Ja, dieses Ding hier bezieht sich ja auf jeden Fall hier auf die Geschäftsordnung. Das ist nur eine allgemeine Information. Ne? Na, das ist die Geschäftsordnung, also die Geschäftsordnung der Bundesregierung. Das festgelegt hat in der Geschäftsordnung. Ja. Ne? Genau, das sagt ja im Endeffekt, was die Bundesregierung ist. Und innerhalb von dieser Bundesregierung hat halt eben der Bundeskanzler diese Aufgabe, nämlich der Bundeskanzler, auch alles männlich hier in diesem Fall, bestimmt die Richtlinien der inneren und äußeren Politik. Diese sind für die Bundesminister verbindlich und von ihnen zu ihrem Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung zu verwirklichen. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Bundeskanzlers einzuholen. Der Bundeskanzler hat das Recht und die Pflicht, auf die Durchführung der Richtlinien zu achten. Ja, klingt natürlich alles ein bisschen, aber das ist halt Exekutive dann, ne? Also. So, also das, halt. Aber dieses Pamphlet hier, diese Geschäftsordnung, das ist jetzt allerdings nichts, was von Legislaturperiode zu Periode neu gemacht wird oder so. Das ist richtig, ja. Dieses hier ist von, stand ja auch bei, von 11. Mai 1951. Ich glaube, da gibt es auch noch eine neuere Version von ein paar 90 oder so, aber ja, im Prinzip ist das eben ein dauerhaftes Dokument. Das gilt für alle. Ja, aber das ist halt eben, und das wurde ja auch häufig kritisiert, diese ganzen Geschichten, dass es halt in vielen Bereichen ja, da ja jetzt Dinge, also dass es ja quasi in die Richtung ging, dass man sich selber auch die Regeln halt überlegt hat, nach denen man da irgendwie handelt. Und das ist ja wiederum nicht im Sinne des Erfinders. Und deswegen brauchten sie ja dann halt noch ihr Pandemie- Gesetz, diese Änderungen, um halt diese Sachen nachträglich dann da noch wieder gerade zu rücken. Und ja, oder auch so Sachen wie damals diese Flüchtlingskrise. Naja, das war wahrscheinlich so ein bisschen die Grenzen dieser Kompetenz, ne? Die dann erreicht wurden, wo der eine Richter dann gesagt hat, nee, das mache ich jetzt nicht mehr ohne ein Gesetz. Ja, es ist halt Exekutive, ne? Und wenn du jetzt, du kannst ja nur die Sachen ausführen, die, für die es auch ein Gesetz gibt. Und ja. Na, nicht noch neue Regeln dann erfinden. Ja, genau, das meine ich ja auch nicht. Ne? Also das geht nicht irgendwie ins Ungesetzliche eigentlich. Aber es gibt halt schon auch einen Spielraum. Ne? Das ist klar. Fand ich auf jeden Fall ein ganz interessantes Finding. So. Ja, genau, und wer noch nicht genug geböllert hat an Silvester, der kann das ja am Rechner machen. Oder irgendwie den ärgert oder den das ärgert oder so. Es gibt jetzt einen Feuerwerkssimulator. Der ist ein bisschen ernst zu nehmen, weil er wirklich für sich wohl an Pyrotechnik errichtet. Kann man ein bisschen mit üben oder so. Ja, und dann eben auch so ein Silvesterfeuerwerk da am Computer komponieren. Ich habe gerade gestern gesagt, man könnte eigentlich so einen Service starten, wo du so VR-Brillen an die Leute vermietest. Genau, Beamer oder so. Das auch und dann können sich die Leute ihr eigenes Feuerwerk, so wie sie wollen, sozusagen. Oder wir dann haben wir noch weiter gesponnen und haben überlegt, nee, man könnte eigentlich dann sozusagen auch so In-App-Purchases anbieten. sodass du dann halt eine Rakete kaufst und kannst sie dann in dem virtuellen Ding abschießen und auch jeder, der diesen Service auch hat, kann die sehen. Ja, ja gut, ist fast, so, dann Silvester fast so wie die Realität. Ja, fehlt nur noch der Rauch in der Luft. Ja, eben genau dem würdest du dir ersparen. Die Umweltbelastung, den Dreck und all das würdest du ersparen. Und die Leute, die keinen Bock drauf haben, werden auch nicht mehr belästigt, weil die Effekte hast du ja alle nur in deiner Virtual Reality. Das ist eine fette Geschäftsidee. Das Originalbild natürlich verschmolzen, sodass du das über dem Horizont genau. Ja, aber wie soll ich so denn die Geister verschrecken, dass die mich im neuen Jahr nicht holen kommen? Du geht bist gar nicht. Der atheistische, der an nichts glaubt. Wo willst du denn? Ja, das war ja auch nur ein Witz. Da spekulieren doch die Globalisten nur drauf, dass ich mir in der virtuellen Realität einen abschieße. Und in Köln sollten ja die Leute irgendwie ersatzweise dann Licht an- und ausmachen, ne? Jetzt hat eigentlich die Kölner Stadtwerke darauf hingewiesen, wahrscheinlich in Angst, so eine Sorge um ihre Kraftwerke, dass die Leute nicht so schnell das Licht ausschalten sollen, sondern an und dann ein paar Minuten anlassen und dann aus und dann wieder ein paar Minuten auslassen, so höchstens, bitte. Okay, vielleicht ist das nicht geil. Account, war das zu lesen. Okay, der Chat sagt, ohne Geruch wäre das nicht ordentlich mit dem Feuerwerk. Dann liefern wir zu dem Virtual Reality Set noch so eine Rubbelkarte, wo man dann Schwarzpulvergeruch freirubbeln kann. Ja, aber Glück, dass der Chat ohne Geruch echt ist, ne? Glück, dass der Chat ohne Geruch echt ist, ne? Ja. Müssen wir da auch noch was machen. Toxic Positivity, yes. Toxic Positivity is on the rise. Are you spreading it? Nein, hier geht es nicht um Corona. um eine Geisteshaltung. Ja, die Autorin Catherine Renton hier, die ist am Renton und die erzählt uns hier, dass ein naher Angehöriger krank geworden ist und die Reaktion aus ihrem Freundeskreis war schockierend. I was bombarded with messages telling me to think positive. Everything will be okay and sending good vibes. Das ist ja echt grausam, ne? Also wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr, glaube ich. So, und ja, das hat die Dame halt wirklich sehr mitgenommen. Und die Friends were well-intentioned, but trying to suppress my pain with hyper-happy statements wasn't helpful. It was toxic. Psychologe kommt zu Wort und sagt, when people use or demand positive emotions or optimism in a way that causes people to feel oppressed or disregarded, that's toxic positivity. Okay, also wenn Leute positive Ausdrücke quasi benutzen oder einfordern und dass andere Leute Gefühle verletzt, ist das toxisch. Also es, ja, wir sind wieder hier bei diesem Rezipientenprinzip? Oder wie war das eben? Ich weiß nicht. Also da, alles geht immer nur davon aus, aus dem Auge des Betrachters, ja. Also es ist vollkommen egal, wie es gemeint war, ne? Es ist toxisch. Ja, und man muss halt wirklich aufpassen, wenn etwas passiert, am besten mit niemandem reden, sonst wird man ein Target of Toxic Positivity. Muss man wirklich aufpassen. Blanket positivity can be invalidating to those experiencing hardship. Ja, also es hindert einen daran, geistig zu reifen, wenn Leute positiv sind. Ja, spreading messages of positivity denies their genuine sense of despair and hopelessness. Sind ja gute Dinge, ne? And may only serve to alienate and isolate those who are struggling. Ja, also ne, wenn man total hoffnungslos sich fühlt und depressiv ist, dann ist das Schlechteste, dass Leute einen versuchen aufzuheitern. Mhm. Ja, wenn ich meine ehrliche Meinung zu dem Artikel raushauen würde, dann würden wir einen Community Strike bekommen. Das wäre Toxic Negativity. Ja, ja. Keine toxische Positivität. Ja. Ja, kann man uns, glaube ich, nicht vorwerfen, toxische Positivität. Nee, man kann uns höchstens positive Toxizität in meinen Quellen oder Quellen. Ja, also boah, das würde ich zurück. Ich bin gegen Toxizität geimpft. Ja, das Schlimmste war, I had one friend message me on Instagram offering to cheer me up with cat memes. Oh Gott, wie furchtbar. The horror. Da soll das Nicht-Schusswaffengebrauch auch straffrei bleiben. Ja, erzähl das mal der Witwe von Walter Lübcke. Oh, scheiße. Tja, ja, L, ein Frauenmagazin. Low-hanging fruit, aber Toxic Positivity, wieder ein neuer Begriff. Wir brauchen bald ein Lexikon. Tja, ja, nimm einfach komm, irgendwas und häng Toxic davor. Das Wort Toxic davor und das ja. Ist gut. Also, geh Toxic in den Wald und holt euch Toxic Miete pro Kopf. Ja, also wie gesagt, Miete pro Kopf noch bis morgen. Für, ja. Also greift zu. Auf Amazon. Ja. Ich lese mal nach. Das Buch ist frei. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Genau. Lass uns nicht ändern. Genau. Macht euch noch ein paar schöne Tage, bis das Jahr zu Ende ist. Und am anderen Ende erwarten wir euch dann wieder. Bis nächste Woche. Guten Rutsch. Tschüss. Ciao, ciao. Ich kann das ganz schön aufs Auge drücken. Weg mit dem Kulturmarxismus. Nieder. Lasst euch nicht impfen. Genau, Sterne. Lasst euch impfen. Jesus würde sich impfen lassen. Nein, würde er nicht. Er ist doch ein Heiler gewesen. Er brauchte sich nicht impfen lassen. Warum heilt er sich nicht selber? Oh mein Gott. Immer wenn jemand sowas sagt, dann wünsche ich mir hier den Klaus Kinski herbei. Ja, stimmt, der hat was ganz anderes dazu gesagt. Er würde in die Fresse schlagen. Genau, den will ich dann haben. Down, du dumme Sau. Genau. Das geht mir echt ins Teig, mal überhaupt. Ich bin nicht der Kirchen-Jesus, der offizielle Kirchen-Jesus. Macht's gut.